So, Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind wieder da. Diese Woche ist eigentlich viel zu groß, um sie in einen Stream zu packen. Wir versuchen das irgendwie trotzdem, auch wenn wir heute nur zu dritt sind. Schauen wir mal, vielleicht stößt der ein oder andere später noch zu uns. Ja, also wir haben jede Menge Sachen zu besprechen. Klar, es ist die Sache mit dem Putsch in der Türkei, dem Putschversuch, der Putschinszenierung, wie auch immer man das nennen will. Wir haben das Attentat in Nizza, die Umtriebe von Black Lives Matter. Ja, eigentlich viel zu viel und viel zu viel deprimierender Scheiß diese Woche wieder passiert. Aber wir fangen einfach mal mit einem Thema an, das uns schon länger beschäftigt und das auch die Woche wieder weiter vor sich hingekocht hat, nämlich der Hate Speech und die Amadeo-Antonio-Stiftung und ein armer ZDF-Satiriker, der da mitten ins Hornissennest gelaufen ist. Am besten gebe ich einfach mal ab an Chris und der sagt was zu dem Thema. Genau. Ja, es geht mal wieder um Hasskommentare und dergleichen mehr. Da hat sich ja diese Woche so einiges bewegt. Zum Beispiel gab es bundesweite Razzien, wie hier auch im Spiegel nochmal wieder steht. Angeblich halt gegen irgendwelche Rechtsradikalen, wo sie dann da diverse Sachen beschlagnahmt haben. Wohl, ja, irgendwelche verbotenen Symbole und so ein Zeug. Und ja, der Heiko Maas ist hier noch unzufrieden mit den Sachen, die Facebook löscht, mit der Qualität und Quantität des Ganzen. Und ja, dass es halt immer wieder auch wieder die Falschen trifft. Und wie wir ja schon wissen, diese Taskforce von Herrn Maas unterstützt ja diese Amadeo-Antonio-Stiftung, über die wir hier schon ein paar Mal geredet haben. Und diese Woche war die wirklich sehr viel in den Nachrichten, natürlich auch wegen den Razzien und so. Und wegen dieser Sache hier, wegen dem Satiriker vom ZDF, dem Achim Winter, der da einen Beitrag gemacht hat, wo er sich halt so ein bisschen drüber lustig gemacht hat, über diese Sachen, über die wir hier auch schon gesprochen hatten, dass die da irgendwie schreiben, wenn man wir und die anderen sagt, irgendwie ist das Hasssprache und so weiter. Und das nimmt er da so ein bisschen. Ja, stellt das ein bisschen so dar, wie es ja eigentlich auch ist, nämlich ein bisschen vage und ein bisschen lächerlich schon fast. Und da gab es dann natürlich direkt Ärger, die haben sich dann hier beschwert, weil das dann angeblich den Kampf gegen Hasskommentare, der ja so wichtig ist, lächerlich macht. Und das ist dann tatsächlich, wie man hier auch in der Zeit lesen kann, beim Fernsehrat gelandet, der das dann überprüfen soll, ob das in Ordnung war, was der Herr da gemacht hat. Und ich meine, das kommt vom ZDF, das gleiche ZDF, das freitags regelmäßig die Heute-Show zeigt, wo nicht nur, aber vor allem halt auch rechte oder konservative Leute ihr Fett wegkriegen. Und all die Leute, die in der Heute-Show ihr Fett wegkriegen, engagieren sich sicher auch für ganz tolle Sachen. Und entweder ich kann Ja. Satire verbieten ganz, oder ich kann halt Satire einschränken, dass sie halt nur gegen gesellschaftlich als böse gesehene Schichten läuft, aber das ist alles beides nur was, eigentlich Ja, das eklig. Ja. Thema hatten wir ja auch schon ganz oft in den letzten Wochen, so dieses Satire benutzen als Schutzschild, dass man halt sagen kann, so wir, ne, so wie Böhmermann und diese ganzen Sachen, ziehen jetzt ja einen vom Leder. Und wenn uns dann hinterher einer sagt, so was habt ihr da überhaupt erzählt, dann sagen wir so, ja, das war halt Satire, ne? Also das müsst ihr halt kennen. Das ist halt Satire und das ist und so je nach Tages, ne, wie es gerade genehm ist, sind wir entweder Satiriker oder wir sind Journalisten. Wenn man uns dann wieder ernsthaft nehmen soll, dann sind wir dann wieder Journalisten. Und dass diese ganzen Sachen mit Heute Show und Extra 3 und so, es wird sich dann immer so rausgenommen, wie es gerade passt. Und an dieser Stelle hat es dann mal wen getroffen, weil das ist ja auch das, was wir hier schon lange sagen, eigentlich, dass es da meistens nicht darum geht, wer was jetzt da irgendwie kritisiert wird, sondern immer nur um die Leute. Ne? Wenn das welche sind, auf die man rumhaken darf, irgendwelche Erdogans oder so, oder irgendwelche GamerGater oder was weiß ich nicht was, Ich meine, dann. dann ist es okay und dann wird das alles, muss das alles geschützt werden oder ist es eine hohe Kunst, aber wenn das irgendwelche Leute hier von der Medienklique selber dann irgendwie trifft, dann ist es dann plötzlich, da ist das zu weit gegangen und da muss man sich damit jetzt beschäftigen. Und das ist schon wieder auf jeden Fall sehr, sehr entlarvend eigentlich, diese ganze Nummer. Und wir werden auch gleich noch ein paar Beispiele sehen, dass das jetzt auch mittlerweile viele Leute gemerkt haben, was da mit der Antonio-Stiftung so ist. Ja, Den Ege? Herrn Winter, der hat ja auch, wollte ich schon mal sagen, der hat ja auch in dem Beitrag erwähnt, er gewisse Twitter-User, den hier Ausbilder Schmidt und solche Namen, die auch bei mir ab und zu mal durch die Timeline flickern. Und das wird ihm ja auch extrem vorgeworfen. Er sei da mit praktisch so rechten Verschwörungstheoretikern im Netz unter einer Decke und so. Also da wird gleich so eine ganz Okay. eklige Suppe auch angerührt, finde ich. Das ist so, ja, es tut mir leid, dass ich in dem Fall wieder die Stasi ins Spiel bringen muss, ja? Aber genau so sieht es aus. Wirf mit Dreck nach den Leuten, irgendwas wird schon kleben bleiben. Ja, Ja, so das. nach dem Motto, wenn man was gegen diese ganze Nummer hat mit den Hasskommentaren, muss man ja rechts sein, weil ansonsten hätte man da ja nichts zu befürchten und so, ne? Diese alte Ja, Meinung. aber fuck, ich meine, Julia Schramm, sage ich einfach nur mal. Ja. Die Mitarbeiterin der Amadeo-Antonio-Stiftung, die selber Hate Speech benutzt. Ja. Und zwar richtig Hate Speech, ja, die Leute Wichser nennt und was weiß ich nicht alles. Ja, und sich darüber beschwert, dass die Polizei nicht gegen Maskulisten vorgeht, wie in diesem einen Panel von der Böll-Stiftung, wo sie da gesessen hat. Ich verstehe überhaupt nicht, wie so Leute ihre Doppelmoral in ihrem Kopf auf Linie kriegen, damit die funktionieren können im Leben. Also Ja, die ich habe Blockliste muss groß genug sein, dann geht das schon. gehört, in China sind sie ganz fix mit Hate Speech löschen aus dem Internet. Ja, da funktioniert das immer sofort. Ich frage mich, ob wir dann irgendwann mal auch so Mitarbeiter bekommen von den Social-Media-Firmen, die dann so die gefakten, politisch korrekten Kommentare unter die Artikel drunter schreiben. Was heißt, dass wir die bekommen? Ich Vielleicht meine, haben wir die auch schon, aber. ja, also ich meine, die EU wollte da ja auch ein Ding schaffen, wo halt sich Leute dann sozusagen ganzen Tag im Internet aufhalten und dann Gegenrede direkt runterschreiben. Du erinnerst dich an den nicht so erfolgreichen Hashtag von Kybra, oder? Organisierte Liebe, das ist genau das. Lass uns doch positive Dinge posten, Hundebilder. Ja, da will man es ja noch AstroTurfen, also die anderen das sozusagen erledigen lassen. Aber ich meine, hier, das sind halt auch wieder Feministinnen und die Gender-Menschen. Ich meine, Gender bei Plasberg war halt auch so ein Spaß, wo sie doch auch das aus der Mediathek haben rauslöschen lassen. Ja, stimmt, Weil das haben sie hier ja auch verlangt, ne? Das hat die Amadeo-Antonio-Stiftung hat verlangt, dass dieses Stück aus der Mediathek gelöscht wird. Das kann man gar nicht deutlich genug sagen. ja, vor allem, wie das alle Leute sofort wieder auf den Tisch hatten, ne? Also, es wurde ja direkt berichtet, dass das bei dem und dem Intendanten und diesem Rat halt eben direkt vorgelegen hätte. Also da merkt man halt eben auch, wie die da schon rankommen oder so. Ich glaube, wenn ich irgendeinen Intendanten anschreiben würde oder da anrufen würde, dann würde da nichts auf dem Tisch liegen. Also ich habe noch nichts gehört von der Medien-Dingsbums-Zentrale in NRW. Die wollten sich ja auch zurückmelden, nachdem ich sie auf einige Fehler in ihrer Hate-Speech-Broschüre hingewiesen habe. Ach ja, das müssen wir eigentlich auch nochmal Wir sind mal gespannt, ob da was passiert. tun, ja. Genau, ja, und das war hier auch dieser Tweet dann hier irgendwie von Anne Witzorek. Ja, wahrscheinlich. Ach, Moment. Was denn hier heißt? Was ist Achim Winter für ein Moderator? Solidarität mit Amadeo-Antonio-Stiftung. Und sie Ja, dann hier schreibt, lol. Gerade auf den Account geklickt, den Typen musste ich offenbar schon blocken. der wird dir wahrscheinlich irgendeine Frage gestellt haben oder irgendwas anderes Respektloses. Das ist halt so Ja, bei das der. macht mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen zu froh, auf jeden Fall sowas zu lesen, dass die Frau wenigstens nicht bei allen Leuten, die irgendwie in den Medien sich rumtreiben, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie gut Kumpel ist. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Also von mir hat der Herr Winter dafür ein Follow gekriegt, ganz einfach. Ja, dann hatten sie das ja hier auch rausgetwittert auf ihrer Facebook-Seite hier, also gefacebookt oder wie auch immer man es so sagt, Rausgefacebookt. geteilt halt eben. Und das ist jetzt hier im Archive, weil das Originalding ist weg. Und die haben da auch ohne Ende, also erstmal haben sie diesen Text hier ein paar Mal geändert. Also da gab es in verschiedenen Varianten, wo sie mal Zeit online und so weiter irgendwie geschrieben haben. Und also so ganz hektisch wahrscheinlich ein paar Mal irgendwie geändert. Oh nee, ist irgendwie falsch. Und die ganzen Kommentare darunter, also ich will da jetzt mal nicht hinscrollen, weil die ja wieder mit Klarnamen da stehen und so. Aber da sind auf jeden Fall ein paar verschwunden. Also ich weiß auf jeden Fall von einer Bekannten von mir, die, so bin ich da überhaupt erst darauf aufmerksam geworden, weil sie das kommentiert hat halt eben. Aber den Kommentar, den sie da schon gelassen hatte, war schon so, warum habt ihr eigentlich meinen Kommentar gelöscht? Also die haben da so einiges irgendwie versucht, daraus zu puzzeln, weil natürlich die Leute auch gesagt haben, ja, was stellt ihr euch hier so an? Ne? Das müsst ihr halt mal ertragen. Und ja, im Endeffekt haben sie dann das ganze Ding weggenommen. Das habe ich dann halt auch gemerkt, als dann halt diese Benachrichtigungen dazu, die ich dann hatte, dann irgendwann plötzlich weg waren. Und da dachte ich so, okay, Beitrag gelöscht. Und ja, so war es dann auch. Aber zum Glück hatten wir den zu der Zeit dann schon archiviert. Also kann man sich nochmal durchlesen. Und ich meine, weißt du, die Amadeo-Antonio-Stiftung, die braucht doch nicht mal mehr Satire, um lächerlich zu sein. Also weißt du, man muss sich bei denen nur die Broschüre durchlesen, was Hate Speech und was indirekte als Humor getarnte Hate Speech ist, weil man wir und die verwenden als Wörter. Also das ist, keine Ahnung, das ist, als ob sie 1984 gelesen haben und sich gedacht haben, ha, das könnten wir doch mal ausprobieren. Also, das ist einfach nur lächerlich. Ja, und dann ist mir ja aufgefallen, als ich das hier mir angeguckt hatte, dass ja hier so ein lustiger Banner oben drüber ist. Und da geht es hier irgendwie um eine Initiative von Ben and Jerry, hier der Eismarke. Und da habe ich dann mal auf deren Internetseite gegangen und habe mir das angeschaut. Und das ist dann dieses hier. Alles für eine süßere Zukunft. Und hier unser Partner, Amadeo-Antonio-Stiftung. Ja, ich finde, das ist so lächerlich, weißt du, du hast jedes Mal die Marken, die so das absolut Konsumdenken an den Leuten, also an den Leuten herausbringen, so ja, kauf unser Produkt und es kommt irgendwo aus dem Dritte Weltland, Zuckerrohr, tralala, aber wir wollen auch sozialen Wandel haben. Du kannst, wenn du bei uns einen Starbucks-Kaffee kaufst, kannst du 5 Cent an irgendeinen Bauer in Südamerika spenden. Wir verkaufen süßes Eis. Wir schauen danach, dass die Leute, wo der Zuckerrohr herkommt, dass sie kein gutes Gehalt bekommen, aber wir wollen eine süßere Zukunft und wir achten darauf, dass es keine Hate Speech gibt. Das ist dieses Schizophrene, ich habe ein iPhone und ich twittere darüber, dass Kapitalismus Kacke ist. Also das ist so einfach nur so am Arsch. Also Ja, es treibt dann hier solche Blüten. Wo sie sich dann hier mit so einem Pavillon hinstellen. Ich ach du habe ja Scheiße. schon so ein bisschen gewitzelt, dass man, wenn man den Mund voll Eis hat, nicht Hate speechen kann. Also insofern das schon so ein bisschen passt. Naja, diese Ben und Jerry's Kacke muss man sich ja auch erstmal leisten können. Ich habe noch nie was von dem gegessen, weil ich es einfach ablehne, für ein industriell gefertigtes Eis so viel Geld auszugeben. Da gehe ich zu meinem Italiener. Ja, also ich gehe auch mal fest davon aus, dass sie da so einiges an Knete auch bekommen werden von Ben & Jerry's, um sich da irgendwie ihren Namen da drauf schreiben zu dürfen oder so. Ich glaube nicht, dass die dafür bezahlen. Nee, Das ist ja bei. natürlich. Die Amadeo wird da Spenden für kriegen. Ja, das ist ja bei solchen Sachen. Ach mal, wo hatte ich denn das hier? Ich habe mal so eine kleine Umfrage gestartet. Ne? Die pulle ich hier schnell mal raus. Lustigerweise war gestern bei den Hipstern aus Berlin Ben und Jerry's Thema. Sie haben sich stundenlang darüber unterhalten, was die beste Sorte ist, so Laser-Uschi und Konsorten. Ich dachte mir, Ach, komisch. tatsächlich, ja? Interessant, ja. Siehst du Ja. mal. Hier, das war meine kleine Umfrage. Ich habe mal gefragt, was willst du haben? Redefreiheit oder Mund voll Ben & Jerry? 23 Leute haben abgestimmt. Und das ist das Ergebnis. Ja, aber komm, da siehst du doch dieses SJW-Phänomen schon wieder wirklich per Definition. Es sind irgendwelche reichen Kiddies, die zu viel Geld haben, die sich teure Markenprodukte wie Ben & Jerry's kaufen und die dann den Plebs vorschreiben wollen, welche Vokabeln sie zu verwenden haben, wenn sie sich zu den reichen Kindern stellen wollen. Ohne Spaß. Nicht nur das, wenn sie überhaupt als Mensch behandelt werden wollen. Ansonsten bist du ja frei wild und kannst wie der Herr Winter mit allen Mitteln der Denunziation verfolgt werden. One Ja. sweet world. Ja. One sweet word, one One sweet sweet world. word. Allah, one sweet. Ja, und was hier auch lustig war, war hier Ja, der war sehr gut, der Herr Lengsfeld. Den kann dieser ich gar nicht. CDU-Abgeordnete aus dem Bundestag. Das Super. Ganze fing halt an mit diesem Tweet hier und der hat gestern so einiges dann vom Leder gelassen, weil er hat ja einfach geschrieben, ich habe doch nicht übel Lust zu testen, ob Meinungsfreiheit nicht doch nur für politisch korrekte Statements gilt, liebe Social Media Stasi. Und aufgrund von diesem Begriff Social Media Stasi hat sich hier gleich jemand angesprochen gefühlt, nämlich aber die Antonio Stiftung. Bitte konkretisieren Sie doch mal, wer die Social Media Stasi ist. Danke. Es ist unglaublich, oder? Also das ist wirklich unglaublich, dass er weder einmal, also er hat die ja wirklich gar nicht getaggt. Das heißt, die arme Julia Schramm sitzt da und muss jetzt nach so Sachen wie dem Herrn Winter oder dem Herrn Lengsfeld suchen, damit mehr Publicity gleich mehr Spenden. Ja? Es ist doch einfach nur noch peinlich. Aber ich meine, Social Media Stars, das ist das Buzzword für die Stiftung. So Sehr gut, weißt Julia. Ach, guck mal, Volker Beck ist auch dabei. ja. Auf Oder den habe ich Beck. auch geantwortet, auf den Herrn Beck. Aber der hat mir nicht geantwortet. Wahrscheinlich hat er mich geblockt. Wolltest du Crystal kaufen? Nein. Ich muss meinen Arsch verkaufen, es tut mir leid. Der Beck ist der Beste. Wenigstens ein Politiker, der mal wach im Bundestag sitzt. Zwar hellwach. Nee, ich habe ihm erklärt, dass wenn die da oben sagen uns nicht die Wahrheit, Hate Speech ist, dass es dann mit der Verfolgung gar nicht mehr so weit her ist, weil er da unten fragt, verfolgt sie jemand? Also. Ja, und ich habe ihm auf jeden Fall mal so ein paar Sachen geschickt, wie zum Beispiel diesen Kram da von der Netz gegen Nazis GEMA-Geldgeschichte und was dann die Uschi später darüber geschrieben hat. Und dann dieser Spruch mit von wegen, ja, mich würde ja meine interessieren, wie die eingeordnet werden, soziologisch, weil die sich ja alle so als links und liberal verstehen. Was auch noch sehr interessant ist, die Amadeo Antonio hat ja auch noch mal in diesem Zeitartikel auch Bezug auf die Stasi-Vergangenheit von FVK Hahne genommen. Und da wird angegeben, es gäbe ein Gutachten, Ah ja, dass genau, sie das hatte ich auch praktisch schon. freispricht, von jeder. Jetzt habe ich aber gestern einen Artikel gelesen, da standen ganz andere Informationen drin und da stand auch drin, das Gutachten sei von Frau Kahane selber in Auftrag gegeben worden und auch nur, basiere nur auf Materialien, die Kahane zur Verfügung gestellt hat. Ja, das ist wie wenn UNESCO dem Islam ein Zertifikat für die friedvollste Religion der Welt verleiht. Die friedvollste Religion der Welt ist der Hate Speech. Die hat noch nie was gemacht. Nein, aber sie hat das Ding selber in Auftrag gegeben. Ich meine, Ja. keine Ahnung, es ist natürlich auch hart, wenn du irgendwie in einem vergangenen Unrechtsstaat irgendwie versucht hast, irgendwo nach oben zu Dann kommen. solltest du die Klappe Also, halten. aber es ist halt, weißt du, der Witz ist halt, dass sie ja wortwörtlich irgendwie so eine Art Gedankenpolizei sein möchte. Also, Ja. irgendwie einfach nur von der Tätigkeit, die sie ausübt, vertraue ich ihr da einfach nicht so arg, dass sie da in der Vergangenheit nicht eine ähnliche Rolle gespielt hat. Und Also die hat ja glühende Artikel auch geschrieben darüber, dass die DDR ganz toll ist. Und also sie war bereit, sich zu verkaufen. Nicht nur im Sinne davon, dass sie Schauspieler bespitzelt hat, zumindest der einen Quelle nach, sondern sie hat auch noch glühende Artikel geschrieben, als sei das wirklich das tollste Land, in dem man leben kann. Und sorry, das ist ein klassischer Wendehals offensichtlich. Und die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das kennen wir doch. Dass Leute, die meinen, sie würden irgendwie, sie hätten zwar irgendwann mal Unrecht begangen, aber dann sind das die dann das gefühlte Unrecht noch mehr verfolgen wollen. Gefühlt vor allem. ja, und auch sehr interessant zum Thema Amadeo Antonio Stiftung war hier dieser Artikel von dem Hartmut Danisch auf seinem Blog, wo er hier schreibt, Steuerbetrugsmodell Amandi-Wantone-Stiftung, Fragezeichen. Und dann hier so einige interessante Sachen schreibt, nämlich zum Beispiel, dass die mit dieser ganzen Nummer eine ordentliche Rendite irgendwie einfahren. Und vor allem, was wir mit der Rendite dann machen. Ja, dass sie die dann irgendwie weiterverleihen und so, ne, um das dann nochmal. Und niemandem sagen, an wen sie das weiterverleihen. Also die Frau Ja. Kahane könnte sich selber mehrere hunderttausend Euro Darlehen geben. Ja, und er hat hier auch nochmal nachgefragt beim Justizministerium und die haben ihm dann hier nochmal wieder geantwortet mit dem üblichen Kram von wegen, die wurden nicht beauftragt und die wurden nicht berufen, sondern so nach dem Motto, sind einfach nur da. Und er ist auch so schön polemisch hier irgendwie zusammengefasst, so nach dem Motto, ja, die standen da einfach im Regen und sind durch Berlin geirrt und wussten nicht, wo sie hin sollten. Und das Justizministerium hat dann die Türen geöffnet. Auch dass dieser Satz, dass das nicht aus Einzelpersonen besteht, die Taskforce, aus was denn sonst? Ich meine, am Ende sitzen doch da trotzdem, da sitzt ja nicht die Amadeo-Antonio-Stiftung, sondern da sitzt dann die Kahane oder die Schramm oder sonst wer. Und irgendwer von Facebook, da sitzt. Oh, was ist das für ein Satz? Ja, ich bitte Sie jedoch um Verständnis, das ist ja eins für. Ja, genau, er hatte ja nochmal nachgefragt, weil da hatten wir ja letzte Woche drüber schon gesprochen, über das Innenministerium. Das hat sich ja da distanziert von den Aussagen von Frau Schramm. Und ja, jetzt hat er da nochmal nachgefragt, deswegen. Und die meinten dann hier halt eben, ja, wir arbeiten da aktiv entgegen, wie auch immer aktiv, weil. Angeblich sind es ja nur die Leute, die die Taskforce da irgendwie bewirten. Die Frau Schramm hat doch auch immer noch einen Account, oder? Bei Twitter. Ja, ich denke schon. Ich glaube auch nicht, dass sie bei deiner Razzia starten. €6,2 Millionen Zuschüsse. Und vor allen Dingen vom Familienministerium halt, ne? Also die sind da wohl. Die Mit einem Hauptgeldgeber. Stiftungskapital von gerade mal 343.700 Euro. Es ist halt auch zum Teil einfach nur Start-up-Postengeschachere. Ja, aber das ist ja hinter all dem, hinter diesem ganzen Scheiß, hinter dieser ganzen Social Justice-Geschichte steckt doch Geld verdienen. Ich meine, machst einen Think Tank und sagst, ich möchte die Rape Culture abschaffen. Und guckst, dass du dich einmal mit einem Politiker einlässt, mit dem du dich gut verstehst, und dann kriegst Geld zugeschickt oder was. Also weißt du, das ist halt echt ekelhaft irgendwo. Weißt du, ich meine, das ist halt wie eine Zecke oder so, die sich am festen Volkskörper festbeißt und das Blut raussaugt. Ich meine, keine Ahnung, ich will jetzt nicht übertrieben negativ darstellen, aber es ist halt schon bezeichnet, wenn eine Stiftung nicht mehr alleine auf eigenen Beinen stehen kann, sondern dann über Postengeschachere auf Geld angewiesen ist, was sie dem Steuerzahler aus der Tasche klauen. So mit dem Geld könnten sie auch einfach irgendwo in einem Bezirk, wo Kackschulen sind, einfach Schulen ausbauen, damit die Leute dort nicht so arm sind. Ich meine, in Deutschland 10% der Schulstunden fallen aus, aber wir haben Geld für die Amadeo-Antonio-Stiftung, cause Und hate er schreibt dann ja speech. auch weiter, dass wohl die Stiftungshöhe 250.000 Mark Betrag ursprünglich und dass das ja nicht ausreichen würde, um irgendwie nochmal ein kleines Büro zu mieten. Und deswegen riecht das eher nach einer politischen Gefälligkeit, damit man steuerbefreite juristische Person hat, die als unabhängig dasteht. Das glaube ich eigentlich bei diesem ganzen Kram mittlerweile auch. Und auch wie die, ne, also. Die ganzen irgendwelche Ministerien können das einfach retweeten, was die da als Publikation irgendwie raushauen, so als wäre es der letzter Schluss. Und in allen möglichen Medien heißt es dann auch immer so, ja, der sowieso von der Amadeo-Antonio-Stiftung sagt dazu dies, das, jenes. Da unten unter 3 stand auch noch ein interessanter Aspekt, nämlich dass die Frau Schwesig ja erst wieder angefangen hat, da Gelder rauszugeben, weil die Frau Schröder, die Vorgängerin, eigentlich das nicht mehr gemacht hat. Ja. Ich meine, mich erinnert es ein bisschen an dieses Health-Institut. Also da gab es so eine ernährungswissenschaftliches Institut in den USA, was von Coca-Cola gegründet ist, was halt irgendwie so Wir hatten vier verschiedene Projekte und drei davon waren, um einen normalen Namen und Ruf zu bekommen. Und dann hatten sie halt ein Projekt, in dem sie nachweisen wollten, dass Coca-Cola absolut gesund ist, täglich getrunken zu werden. Und du kannst einen Liter davon trinken und macht nichts aus. Und du bist absolut gesund, wenn du das machst. Und irgendwie erinnert mich das halt daran. So halt einfach so ein, ich weiß nicht, Clique hast, die einfach, ich weiß nicht, allen Leuten das Leben schwerer. Ja, und dann dabei. Halt auch hier dann der Rest unter dem markierten Teil, ne? Dass da Hausbesetzer-Workshops abgehalten werden. Ne? Ja, die machen ja auch so Sachen für Empowerment, für People of Color, zum Beispiel bei mir in Hannover, ne? Also. Das, aber ja, wir wundern uns ja immer, wie die Antifa an ihre Kohle kommt. Aber das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also Schramm und Kahane traue ich durchaus zu, dass sie an die Riga oder sonst welche tollen Superprojekte Geld weiterleiten. Weil die halten das ja für absolut richtig, was da passiert. Also Linksextremismus ist denen ja scheißegal. Ja, definitiv. Also so ganz Antifaschismus-Kram und so. Das ist auf jeden Fall alles keine Hate Speech und das ist auf jeden Fall alles förderungswert, ne? Ja, das war der Gastauftritt von Crowd and Tea. Ihr habt ihn hoffentlich alle kurz gesehen. Genau. Ja, das war ja nochmal von Fefe, auch zu dem Beitrag von dem Herrn Winter. Und er schreibt hier, hat von denen eigentlich jemand etwas Positives gehört? Ich nicht. Wird auch jedes Mal schlimmer. Und so ähnlich geht's mir auch. Ja. Ja, und das sagt er ja auch nochmal, dass das mit dem unten die Stasi-Vergangenheit sei detailliert aufgearbeitet und transparent. Das bestätigt nach Angaben der Stiftung, dass Kahanes Stasi-Mitarbeit keinem anderen Menschen geschadet hat. Die Frau war eingesetzt, um Religionsgemeinschaften und alternative Bewegungen in West-Berlin zu beobachten. Woher wollen die denn wissen, ob da jemandem geschadet worden ist? Völlig lächerlich. Es geht auch um das Prinzip, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine Frau, die fürs Denunzieren angeheuert wurde. Und wenn du fähig bist, dich für sowas anheuern zu lassen, dann hast du jegliche moralische Wertvorstellung, die in einem freien Staat irgendwas zu bedeuten hat, völlig weggeworfen. Ja, stimmt. Ja, also soweit ich das verstanden habe, behauptet sie halt eben, sie hätte das gemacht, damit sie das quasi das System dann von innen untergraben kann oder so, ne? So eine Aussage halt, Ausrede. Merkel ist doch da, mit Humor. Also Merkel war doch da genauso. Sie hat doch auch sich nichts zu Schulden kommen lassen, nicht irgendwas gegen Unrechtsstaat gemacht, aber kann in anderen Staaten sagen, ja, die und die Demonstration, zum Beispiel Otpor in Serbien ist in Ordnung oder in Ägypten, je nachdem, ob die neue Regierung im Westen freundlich gegenübergestellt ist, kann man dem Staat den Unrechtsstaat Status geben. Und aber halt selber in der Zeit war man halt irgendwie so ein moralischer Rohrkrepierer. Ich meine, meine Frau, die ist auch in der kommunistischen Partei Chinas, aber sie durfte andererseits ohne das halt nicht studieren. Aber das ist halt auch so eine Sache. Also, keine Ahnung, das ist lächerlich. Ja, das wird ja bei ihr auch in diesem Gutachten, sagen sie auch, sie hätte das vor allem gemacht, weil sie gehofft hat, da ihr Studienfach zu kriegen. Sonst hätte sie das ja nie unterschrieben. Der letzte Spruch hier ist auch ganz wunderbar von ihm. Habe ich noch nie anders erlebt im SJW-Umfeld. Also schon einmal, dass er die Vokabel hier benutzt. Andere ganz täglich mit Scheiße bewerfen, aber sich selbst im Vorschlagkammer ein Brecheisen in die Opferecke vorprügeln. Ja, nee, klar. Damit steht er in einer Reihe mit William Shatner. Der hat diese Woche auch zum ersten Mal einen Tweet rausgehauen, in dem er über SJWs, ja, sie blocken, erst baiten und dann blocken, typisch SJW. Der wird da aber bald so Probleme mit seinem besten Kumpel Herrn Lauer kriegen, von den Piraten in Berlin oder Ex-Piraten in Berlin. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die beiden sich mal irgendwie bei Twitter gefunden haben und sich ganz lieb hatten. Echt? Was? Ja. Okay. Ja, aber da hat er dann leider Pech gehabt. Ja, dann hat der Fefe noch was Lustiges aufgezeigt, dass hier so ein Mitglied der Linkspartei 3 Monate Haft ohne Bewährung gekriegt hat wegen Internetbeleidigungen. Und die Details dazu waren quasi, dass er wegen Drogendelikten vorbestraft war und diese Beleidigung wohl auch irgendwie gegen das Rauschgift-Dezernat ging. Ja, sie haben einen Dealer hops genommen und er hat halt gesagt, scheiße, das war der einzige Dealer, der hier nicht an Kinder verkauft hat oder irgendeine chemische Kacke oder so, sondern halt nur normales Marihuana oder Hasch halt. Und das hat er wohl in einem bisschen unangemessenen Ton getan. Ich meine, bei 4 Vorstrafen könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch noch irgendwo eine Bewährung im Raum stand. Also, der hat sich sozusagen für ethischen Drogenhandel Ja, eingestellt. aber ich, also ich finde es halt schwer zu beurteilen, weil ich nicht sehe, was er wirklich gesagt hat. Ja? Aber 3 Monate wegen sowas finde ich schon heftig. Ich meine, ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht hat er wirklich unterirdische Sachen gesagt. Aber ich finde 3 Monate für eine Meinungsäußerung Schreibt er oder hier, für die eine. US-Kaserne bezahlt Menschen dafür, dass sie die Kommunisten aufklären, immer noch. Ja, weil das ein US-Militär gemeldet hat. Ja. Also deswegen, das ist Meinung von Fefe, glaube ich gerade. Ne? Also das ist nicht was der Typ gesagt hat. Das ist, weil die US-Kaserne, weil der Anruf aus der US-Kaserne kam. Ja. Ja, ich stehe da im Rahmen einer dienstlichen Internetrecherche. Ja. Dienstliche Internetrecherche. Und dann zeigen die Amis einen Deutschen. Sehr merkwürdig. Das ist wortwörtlich merkwürdig. Und Aber ich meine, wir haben. unten die Aussage von der Anwältin, Grundlage eines Strafverfahrens ist, dass die Staatsanwaltschaft die Schuld eines Angeklagten beweist. Niemand hat geprüft, ob dieser Post tatsächlich existiert und von wem er verfasst worden ist. Das ist doch auch Irrsinn, wenn das stimmt. Ja, Aber das eben. so war. Ding, der George Bush wird doch aber auch in Deutschland gesucht mit Strafbefehl, wenn ich es richtig im Kopf habe, wegen Abu Ghraib. Also, das ist also die Länder Nee, so, warum ist dass. das nicht alles nicht angenommen worden? Also sie haben Nee, in der irgendwie dafür. Schweiz. Nicht in Deutschland, in der Schweiz, in irgendeinem Kanton, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, welchen Kanton. Ah, okay. Die hatten ja auf jeden Fall mal irgendwie versucht, den Rumsfeld hier in Deutschland zu verklagen, aber das hat ja auch nicht geklappt. Ja, soviel zum Thema Hate Speech. Jetzt habe ich hier noch so ein Ding von Fefe, wo er hier diesen Tweet hier von Herrn de Maizière verlinkt. Was ja so ein bisschen in Richtung "They hate us for freedom" halt eben geht. Sie wollen Macht über unsere Freiheit gewinnen, das wird nicht gelingen, wo es hier um diese Nizza-Sache geht. Und da schreibt jedenfalls Fefe hier: Boah, da reg ich mich seit Stunden drüber auf, der Mann, der unablässig daran gearbeitet hat, unsere Freiheiten wegzunehmen, Vorratsdatenspeicherung, BKA-Gesetz, BND-Gesetz, ein Sicherheitsgesetz, jagt das nächste ausgerechnet, der versucht, unsere Freiheitsverluste jetzt auch noch von den Terroristen in die Schuhe zu schieben. Unglaublich, was für eine Frechheit. Ja, auch dieses Bild, dieses scheiß Pathos, unglaublich. Politikerdarsteller. Ja, Herr de Maizière ist auch so einer, der keinen Kirchentag auslässt und so, ne? Das ist ein ganz. Das Der. Witzigste zu Nietzsche war ja auf Weiß Deutschland, der Artikel vom Martin Böslager, warum die Medien sofort aufhören müssten, über Nietzsche zu berichten. Und dessen Argument war irgendwas, weil der Terror jetzt monatlich fast geschieht, sollten wir ihn einfach ignorieren. Du, da liegen schon wieder 30 Tote. Ja, passiert. Lass uns doch hier in die Kneipe gehen. Du, da liegen tote Menschen auf der Straße. Ja, jetzt mal hab dich mal nicht so. Oder was? Oh Mann. Ich meine, zu Der Nizza. Walz, der, oder wie auch immer man den ausspricht, hier aus Frankreich, der Innenminister hat auch gesagt, wir müssen uns daran gewöhnen, mit dem Terror zu leben. Da schwillt mir der Kamm, wenn ich so eine Scheiße höre. Ja, zu Nizza hat uns Solano mal noch gebeten, einen Text von ihm vorzulesen, was sein Statement zu Nizza ist. Wie so viele hat der terroristische Anschlag in Nizza mich traurig gestimmt und zutiefst schockiert. Denn ich hatte nicht geglaubt, dass er in in meiner Lebenszeit noch einmal einen Terroranschlag in Europa geben würde. Diese Zeiten schienen weit hinter uns zu liegen. Was mich aber noch mehr schockierte, ist, dass der Anschläger dies ausgerechnet im Namen des Islam tat. Ein christlich oder jüdisch motivierter terroristischer Anschlag hätte mich nicht einmal überrascht, denn die sind seit den Kreuzzügen und mit der Unterdrückung unserer Brüder und Schwestern in Palästina ein fast tägliches Phänomen. Aber dass so etwas mittlerweile auch aus der Religion des Friedens gibt, zeigt wieder einmal, dass es die Menschen gibt, die sehr böse sind, dass sie nicht einmal die gesegneten Worte Mohammeds, Friede sei mit ihm, retten können. Meine Gedanken sind mit den Muslimen in Frankreich, die sich infolge dieses Vorfalls zweifellos unglaublichen Mengen ungerechtfertigter, rassistischer Vorurteile gegenübersehen. Es ist an uns, uns zu bessern und eine tolerantere und diversere Gesellschaft zu bilden, in der für Rassisten kein Platz ist. Übrigens, der Nachweis, dass der das im Namen des Islam gemacht hat, das ist erst seit einigen Stunden bekannt und nachgewiesen, also mit Beweisen. Und ihr müsst euch vorstellen, der Typ ist innerhalb von 3 Wochen von einem Drogendealer zu einem Selbstmordattentäter gemacht worden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist irrsinnig beängstigend. Innerhalb von 3 Wochen vom Drogendealer zum Selbstmordattentäter. Mich erinnert das halt so ein bisschen an diese Masche, die auch Scientology und solche Leute nutzen. Halt, du holst dir die wie ihn, ne? Drogen, Probleme mit der Frau, irgendwie keine Perspektive. Und genau die cashst du, brainwashst sie mal richtig und dann raus auf die Straße mit ihnen. Ne? Und das davon gibt's so viele in Europa. Ah, da hast du diesen netten Artikel. Ich hab selbst auch kaum glauben können. Also wie der Nizza-Anschlag passiert ist, da bin ich ja sofort, wie immer, wenn ein Anschlag passiert, gehe ich erstmal zu Al Jazeera und da wurde das berichtet, als wäre es ein Lastwagenunfall. Da habe ich mir ziemlich den Kopf kratzen müssen. Und ich habe nicht gedacht, dass es dämlicher wird, aber ja. Weiß. Ja, aber weiß ist, glaube ich, echt auch verloren. Da Terror funktioniert überhaupt nur, weil wir ihm Aufmerksamkeit schenken. Ach du Scheiße, und was, ich meine, was ist denn die Alternative, wenn jemand 80 Leute tot fährt? Einfach so tun, als wäre nichts passiert, oder was? Nein, wir brauchen ein Zensurministerium, was dann die Nachrichtensperre verhängen kann, damit sowas gar nicht mehr rauskommt. Die denken wahrscheinlich, dass die Terroristen so funktionieren wie irgendwie so ein Raubtier, was nur Bewegung sehen kann oder so. Ach so, das, vielleicht sollten wir einfach mal eine Zeit lang alle ganz stillstehen. Genau. So fürs Progressive, ne? Alle mal ein bisschen stillstehen. Ja. Ach du Scheiße. Guten Abend. Hey, Abend. Das erinnert mich ja echt an, also was böse ist, es sind ja echt ein paar richtig üble, gute Shitposts zu Nizza unterwegs gewesen. Am besten hat mir der gefallen von der NRA, das wäre nicht passiert, wenn die anderen Leute auch alle Lastwagen dabei gehabt hätten. Oh Mann. Ja, oder alle einen Führerschein kriegen würden. Ich meine, der Spaß ist ja noch, dass eigentlich so der Westen vom Terror ja auch noch kaum betroffen ist. Es sind ja eigentlich mehr die Heimatländer, die wirklich darunter leiden. Und jedes Mal, wenn man das irgendwie als Einzeltäter darstellt und nicht sozusagen auch ein bisschen eine Kulturkritik übt, tut man das Problem halt unangetastet irgendwo im Raum stehen lassen. Und irgendwie für die Menschen, die halt in arabischen Welt leben, die sich eine säkularere Welt und eine weniger religiöse Welt wünschen, die lässt man halt irgendwo im Regen stehen mit so Kram wie, warum die Medien sofort aufhören müssten, über Nizza zu berichten. Das ist halt einfach Horseshit. Nizza, ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Was soll denn das sein? Ja. Wir nennen den Ort jetzt um. Nizza gibt es gar nicht, so wie Bielefeld. Ja. Dass es in Nizza war, überrascht mich auch, weil das ist näher zu Rom und Genf als wie zu Paris. Das ist ja nur eine 300.000 Einwohnerstadt. Ja gut, aber wenn du halt so einen Typen hast, der kommt ja von da. Wenn du einen Typen hast, den du einsetzen kannst, dann machst du das mit den einfachstmöglichen Mitteln. Ich meine, der hat ja offensichtlich auch noch in der Nacht vorher eine SMS geschrieben, er hätte gerne mehr Waffen. Die Leute haben sie ja wohl inzwischen auch eingesammelt, zu denen die SMS... Die waren Albaner. Es waren albanische Waffenhändler, soweit ich gesehen habe, illegale. Aha. Und ja, das ist ja das wirklich Beängstigende an diesem Anschlag, weil normalerweise alle bisherigen Anschläge waren von Terrorkommandos ausgeplant über mehrere Monate hinweg. Der hat das wohl innerhalb von einer Woche zusammengestellt, ausgeplant und ausgeführt. Ja gut, aber der ISIS-Oberfritze hat doch auch letztens gesagt, trefft sie mit allen möglichen Waffen, Fahrzeuge, bla, also... Ja, dass das jetzt geschehen ist, das heißt, dass nicht nur Paris, Brüssel, Berlin, München, London und Madrid die Ziele sind, sondern auch Düsseldorf, Toulouse, Köln, ja. Birmingham. Ja. Ja, also bei mir in Hannover, da gab es ja schon dieses abgesagte Fußball-Länderspiel Anfang des Jahres. Das war dieses Ding, wo unser Innenminister gemeint hatte, wir wollen ihn nicht mehr darüber sagen, weil das könnte sie beunruhigen oder irgendwie so. Und dann gab es hier auch eine Messerstecherei, wo so ein Mädchen einen Polizisten im Hauptbahnhof erstochen hat, also mit Messer in den Hals. Also solche Sachen sind ja auch schon passiert. Du bist also nach Hannover? Ja, ich wohne in Hannover, ja. Ja, da werden wir uns bald mal wohlmöglich auch treffen können. Okay. Ich sag dir mal im Sidechat, wo ich hinziehe demnächst. Aha. Ja, und das ist... Ich habe Bilder gesehen aus Köln. Da war ja dieses Wochenende, war dieses Kölner Lichter, heißt das, so ein Feuerwerksding. Und da standen auf den Promenaden praktisch, standen am Anfang und am Ende Wasserwerfer und fette Polizei und... Also... so fast schon kleine Schützenpanzer von der Polizei rum und so. Also die haben die Zufahrten zu so Wegen geblockt in Köln. Also das passiert jetzt wohl doch schon. Habt ihr auf salon.com die englischen Artikel gesehen, wo diese Faszination mit dem Truck, wo das Wort Islam völlig rausgeschnitten wurde. Auf Salon haben sie ja erst vor kurzem veröffentlicht. Lass mich das mal nachgucken. Nice truck driver identified. Truck driver. Ja, das war ein Lastwagenfahrer. Kein Terrorist oder so, sondern ein Lastwagenfahrer. Ja gut, er war aber auch, glaube ich, von Beruf Lastwagenfahrer. Aber ich meine, ohne da den Artikel jetzt gelesen zu haben. Aber... Ich habe da jetzt nur mal so ein bisschen rübergescrollt, wenn ich das hier schon lese. So, I don't know much, but I know why Black Lives Matter. Irgendwas mit Sexual Assault in the Armed Forces. Das sind hier irgendwie... Also, das ist ja die gleiche Zeitschrift, die gesagt hat, dass man Pedophile Rights braucht oder so irgendwas. Also, dass man nicht gegen Pädophile diskriminieren soll. Also, ja, und jeder, der sich mit Gamergate beschäftigt, weiß, dass das... die journalistische Version eines Haufens Fäkalien ist. Salon. Da. Ja, wollen wir den nächsten Schwarz weitermachen? Türkei. Ja, gut. Ich hätte noch eins zu dem Typ von Nizza. So eine schnelle Radikalisierung kann halt auch stattfinden, wenn der zum Beispiel, also wenn er viele Drogen genommen hat, selber auch. Dass er vielleicht auch einfach psychotisch geworden ist und schon Stimmen gehört hat und so eine Kacke. Und dann sowas einfach schneller ging. Also, es wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, ich glaube da eher an den Auswegslosen, an den, den sie aufgesammelt haben und haben ihn ein bisschen hochgepäppelt und ihm gesagt, du kannst für Allah noch was machen und so, dein Leben kann auch was wert sein, du kannst dich jetzt noch retten, bla bla bla. Das kann auch sein. Also bei so einer Person könnte ich mir gut vorstellen, dass bei der die Hemmschwelle, anderen Leid zuzufügen, sowieso schon gering ist, wenn sie in so einem Milieu gelebt hat, wo man halt Drogen nimmt. Ja, also ich kenne jetzt nichts Näheres über ihn, aber wenn er so ein Konsument von Drogen war, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er halt eher so mit dem kriminellen Leuten zu tun hat und so. Und wenn dann natürlich jemand vom IS kommt und sagt so, ja, also dein Leben ist haram, dein Leben ist schlecht, aber du kannst dich selbst erlösen, du musst nur eine große gute Tat machen und die könnte darin bestehen, dass du halt die Ungläubigen tötest. Dann könnte ich mir vorstellen, dass einer, der so... Da liegst du einiges näher, wie du denkst. Ja. Denn wie sie in Saudi-Arabien diese riesige Terrorwelle gehabt haben in den Mitte 2000ern, also von 2005 bis 2013, 2012. Hauptgrund daran war, dass in Saudi-Arabien, im benachbarten Bahrain, ist ja das Trinken und die Prostitution legal. Und ja. Diese ganzen Jugendlichen dort, weil das Arbeitslosengeld in Saudi-Arabien lag einmal bei 2000 Euro im Monat. Und diese ganzen jungen Männer dort, die sind einfach über Wochenende, sind die alle nach Bahrain, haben sich angesoffen, haben rumgebumst und dann sind sie zurück und haben sich von einem Imam anhören lassen müssen, wie teuflisch und furchtbar sie sind. Und die Imame haben dann auch gleich gesagt, ja, wer sich im Namen des Islams aufopfert und die Ungläubigen umbringt, der kommt ins Paradies und die Sünden der Familie werden auch im Paradies vergeben. Also dieses, ja. Ja, so den katholischen Christen ist es vielleicht auch als eine Art von Ablassbrief bekannt. Ja, vielleicht hilft das ja, das ein bisschen zu begreifen, inwiefern sich das entwickelt haben könnte. Naja, das wäre aber nochmal eine ganze Ecke schlimmer eigentlich, ne? Weil ich meine, mit dem Ablassbrief, da kaufst du dir irgendwie was und dann hast du irgendwie jetzt weniger Fegefeuer oder so. Und ja, ist eher mit den Kreuzzügen zu vergleichen. Da hieß es ja, wenn ihr da runtergeht und die schön totschlagt und das Heilige Land irgendwie wiederholt, dann sind euch alle Sünden vergeben. Ja, eigentlich sind es eher Kreuzzügler, die, die Attentäter. Was zu Frankreich noch zu sagen wäre, ist es ja die Woche auch noch ein ziemlich schockierender Bericht rausgekommen, was uns zu der Schießerei im Bataclan vorenthalten worden ist von den Behörden. Also da gab es ja nicht nur halt die Tötungen, die wir bisher schon wussten, sondern da muss es ja richtig üble Misshandlungen, also da stehen Sachen von Kastrationen, Kopf abschneiden etc. pp. Also das war noch eine ganze Menge höllischer offensichtlich, als wir uns das eh schon irgendwie nicht vorstellen wollten. Ja, das hatte ich auch heute gemerkt hier, okay. Diese Sache. Das werden die geheim gehalten haben, um zu verhindern, dass es Racheattacken gibt. Ja, natürlich. Ja. Aber das Doofe ist doch, es kommt raus. Genauso wie rausgekommen ist, dass eins von den Mädchen, was in Köln vergewaltigt worden ist, schwanger war. Also wir reden hier nicht mehr von Angrabschern und ein paar Grabscher und dann reißt der Firnis der Zivilisation, Herr Augstein. Das hätte ich gerne mal gehört, wie Sie das ins Gesicht von der jungen Frau gesagt haben, deren Schwangerschaft man danach abgebrochen hat, nach dem Kölner Neujahr. Echt, der Augstein widert mich so an für diesen Satz. Und das ist schon ein halbes Jahr her. Das ist echt unglaublich. Ja, und diese Sache hier. Gab es dann eigentlich nochmal einen neuen Polizeireport? Weil den ich damals gelesen hatte, da ging es ja eigentlich nur um irgendwelche... gab es ja keine Penetrationen. Da hieß es, also da waren die schlimmsten... Ja, die Frau hat keine Anzeige erstattet. Die war bis heute nicht in der Lage dazu, Anzeige zu erstatten. Über Frankreich reden. Wir reden ja jetzt von insgesamt, glaube ich, 14 verhinderten Terroranschlägen, nicht wahr? Und bis zu 6 Terroranschlägen, weil die kleinen müssen wir ja auch mit einbeziehen. Der Polizeichef, der niedergestochen wurde mit seiner Frau. Also wir reden jetzt über Zustände in Frankreich, die in Israel und im besetzten Palästinenser gebeten sind. Mhm. Oder wie in China mit den Uiguren. Da hast du jetzt, es ist nicht mehr eine kleine Minderheit, wie manche so gerne sagen. Nein, in Frankreich hast du jetzt nicht mal mehr den sozialen Konflikt, sondern einen richtigen Konflikt. Ach, den werden wir doch hier auch noch bald bekommen. Also denke ich. Da hatten wir auch noch eine Quelle im Forum. Da weiß ich, ob du die auch offen hast, Chris. Diese, die hatte der Abel gepostet, glaube ich, über den bedrohenden Bürgerkrieg in Frankreich, weil ja, das war der Geheimdienstchef von Frankreich, der das meinte. Er meinte das von Nizza, dass... Da muss Abel aber seins ausmachen. Dieses Jahr habe ich da... Meinte das? Genau. Genau, und das war aber noch vor dem Nizza-Anschlag. Ja. Und es wird halt irgendwann in die Richtung laufen, weil ich meine, die Strategie von ISIS ist ja auch sozusagen ein Konfliktherd auszunutzen, dass sich die Gesellschaften hier spalten und dass es immer mehr Reibung sozusagen mit den Muslimen und mit der restlichen Bevölkerung gibt. Und darüber kannst du halt auch wieder eine einfachere Radikalisierung vorantreiben. Was heißt, die Gesellschaften spalten sich? Es hat nie eine gemeinsame Gesellschaft existiert, wie wir jetzt feststellen, offensichtlich. Oder habt, nur mit Teilen halt. Habt ihr die Berichte gelesen über die Waffen, die beschlagnahmt wurden in Frankreich? Also nach dem letzten Schlag in Paris hat ja die französische Bundespolizei die Entscheidung getroffen, fast alle Moscheen in Frankreich zu stürmen. Also nicht zu stürmen, sondern zu durchsuchen. Und die Menge an Waffen, die dort gefunden wurde, von automatischen Waffen zu Raketenwerfern, Handgranaten und sogar Mörsern und Mörsergranaten, war unglaublich. Da hattest du genug Waffen in den Moscheen Frankreich verteilt, um eine kleine Armee auszurüsten. Das ist interessant. Ich hatte gestern Abend noch was auf tagesschau.de gelesen, und zwar, dass halt die französische Regierung jetzt zum Reservistendienst aufruft, dass sich halt jeder, der dazu fähig ist, also jeder willige Bürger, der darf sich zum Reservistendienst melden. Das Irre ist ja, dass sie ausdrücklich dazu sagen, auch wenn du keine militärische Erfahrung hast, sollst du dich melden. Also ich würde verstehen, wenn sie sagen, okay, Ex-Soldaten, ja? Ja. Aber wenn sie sagen, alle, dann, ja, wie gesagt, also das mit dem Bürgerkrieg, ich meine, das ist ein Interview mit dem Geheimdienstchef, oder das ist ein Wort, oder weiß nicht, ob es ein Interview so war, oder wo er das gesagt hat, aber das sind die Worte von dem Geheimdienstchef, dass es ein Bürgerkrieg droht, und diese Reservistengeschichte macht mich schon... Nee, der Geheimdienstchef, das ist bestimmt nur ein rechter Verschwörungstheoretiker, der hat sich das aus dem Popo gezogen, ernsthaft. Ja. Wie kannst du nur vorschlagen, dass der Chef des Geheimdienstes ernst genommen werden soll? Ist ja nicht der Chef des deutschen Geheimdienstes. Ja. Vor lauter V-Männern den Wald nicht mehr sieht. Aber das wird noch ein Spaß werden. Ich merke gerade, es ist momentan ein furchtbarer Moment, dass ich darüber nachdenke, zur Bundeswehr zurückzugehen. Ich würde das nicht machen, nee, im Moment nicht. Nee. Am Ende landest du im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall, entweder musst du an die Heimatfront oder an den Hindukusch. Ich muss aber ehrlich sagen, dass die Situation in Frankreich ist weit schlimmer wie hier. Also diese self-segregierten Parallelgesellschaften, diese arabischen, die haben wir noch nicht. Womöglich in 10 Jahren. In Berlin oder in großen Städten gibt es ja schon diese Klammer. Ja, aber die sind türkisch. Die sind türkisch und nicht arabisch. Und also es ist Berlin ist klar, ja, da muss ich dir schon zustimmen, die sind alle, ja. Also Strukturen haben wir hier auch, so ist es nicht. Ja. Also das passt ganz gut zum Weißbuch der Bundeswehr, was veröffentlicht worden ist. Da ist das Vorwort, die Welt im Jahr 2016 ist eine Welt in Unruhe. Auch in Deutschland und Europa spüren wir die Folgen von Unfreiheit, Krisen und Konflikten. Kann das bitte jemand als Star Wars Scroll einblenden? Ja, in der unmittelbaren Nachbarschaft unseres Kontinents. Wir erleben zudem, dass selbst in Europa Frieden und Stabilität keine Selbstverständlichkeit sind. Und in dem Buch wird darauf eingegangen, dass alle EU-Bürger also in Deutschland der Bundeswehr beitreten dürfen. Und dass man natürlich die Bundeswehr auch im Inneren einsetzen darf. Auch im europäischen Inneren dann in der Zukunft. Das heißt, wenn dann irgendwie in Polen die nicht so wollen wie wir, können wir die dann niederschlagen, oder was? Und wenn es in Frankreich losgeht, dass wir dann auch dort mithelfen. Also, ja, genau. Was gibt es eigentlich über den Putsch zu sagen? Habt ihr auch einen Haufen Nachrichten bekommen, in denen Leute gesagt haben, ja, der Putsch passiert, hurra, ja und bla bla bla. Ja, klar. Also, ich war am Anfang natürlich ein bisschen baff, ne? Wie wahrscheinlich jeder, der dann erstmal gehört hat, ja, das Militär bzw. eine Gruppe des türkischen Militärs versucht, die Regierung zu stürzen in der Türkei. Und am Anfang dachte ich mir so, ah ja, cool. Weil der Erdogan ist mir jetzt auch nicht so sympathisch, ne? Obwohl er konservativer ist, das mit dem säkulären Staat, das hat er ja nicht so raus, ja. Und je mehr Nachrichten eingetroffen sind, desto skeptischer wurde ich. Ja, desto eher hatte ich das Gefühl, irgendwas stimmt mit diesem Coup nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich denke mal, jeder hat es mitbekommen. Wollen wir es nochmal zusammenfassen, wie das da vonstatten gegangen ist? Ich hatte gerade eine erfolgreiche Attacke gewürfelt für meinen Samurai-Guardian. Da nimmt jemand sein Telefon in die Hand und sagt, Putsch in der Türkei. Das war irgendwie, das war das Surrealste, was ich mir vorstellen konnte. Aus diesem Fantasy-Rollenspiel-Ding, zack, was? Putsch in der Türkei. War aber ehrlich gesagt nicht überraschend. War ehrlich gesagt nicht überraschend. Also das war ja erwartet, dass das Militär irgendwann einmal... Ja, ich dachte aber, also nach den Säuberungen von Erdogan im Militär bisher schon, also vor dem Putsch, hatte ich eigentlich gedacht, den Zahn hat er ihnen gezogen. Naja, er hat ja das Militär mittlerweile so kastriert, dass es nicht mehr verteidigungsfähig ist, muss ich ehrlich sagen. Die türkischen militärischen Kapazitäten wurden irrsinnig eingeschnitten. Die könnten jetzt womöglich nicht einmal in Syrien mehr einmarschieren, auch wenn sie wollten, weil ja die Top-Offiziere und Generalität, die eigentlich alle Experten in den verschiedensten militärischen Bereichen sind, im Gefängnis sitzen. Tja. Und es ist nicht überraschend, dass da jetzt einer die Entscheidung getroffen hat. Und was mich wirklich irrsinnig an diesem Coup nervt, das werdet ihr wahrscheinlich schon gelesen haben, dass es hat heute 6.000 Verhaftungen gegeben. Und ich wette, der Erdogan, der hat diese Gelegenheit genutzt, jetzt alle, die ihn irgendwie kritisch im Weg standen, loszuwerden. Das hat er doch selber. Er hat doch selber wörtlich gesagt, dieser Coup ist ein Geschenk Gottes oder ein Segen Gottes, hat er gesagt. Ja, natürlich. Jetzt kann er ganz legitim durchgreifen, alles auskehren mit dem eisernen Besen. Diese Liste von ca. 3.000 Richtern, glaubst du, die gibt es nicht schon länger? Aber natürlich hat er das genutzt, ja, wenn er, aber dazu komme ich später noch, wenn er nicht sogar diesen Putsch etwas provoziert hat. Ja, ja, der im August sollte doch hier Rotation einkehren, dass die restlichen Anhänger der Gülen-Bewegung sozusagen aus den Posten und Ämtern alle rauskommen. Also das ist sozusagen, die wurden in die Ecke gedrängt und meinten dann irgendwann, wir müssen jetzt was machen oder wir werden nicht in der Lage sein. Und der Erdogan, der hat sich an einem Hotel in Izmir, war es glaube ich, aufgehalten. Und das Hotel wurde auf jeden Fall bombardiert. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war, aber das Hotel wurde bombardiert von einem Flugzeug. Das glaube ich. Und aber Erdogan wurde vorher schon weggebracht. Also ein Wahlkampfgeschenk, werde ich jetzt mal dazu sagen. Ja. Und halt, ich bin mir sicher, dass er das provoziert hat, auch zu einem gewissen Grad. Der wird auch gewusst haben, dass das irgendwann mal geschieht. Ja, es gibt aber auch verdammt viele komische Sachen. Also, dass zum Beispiel das Oberhaupt der orthodoxen Kirche offensichtlich vorher davon wusste und außer Landes geflogen ist. Dass, allein der Umstand, dass der Erdogan sich während eines laufenden Putschs in eine Maschine setzt, die man mit Internet ganz einfachen Mitteln verfolgen konnte. Also, es gab der Abel, ich weiß gar nicht, wie du das gemacht hast, aber du hast ja gleich einen Screenshot gehabt, wo die Maschine praktisch lokalisierbar war. Und ich gehe doch nicht während einem Putsch das Risiko ein, dass ich den wichtigsten Mann in eine Röhre setze, die nur eine Rakete braucht. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, es gab so einige Ungereimtheiten, wenn man im Nachhinein mal auf die Ereignisse zurückblickt. Ja, zum Beispiel war ja dann auch irgendwie nach ein, zwei Stunden hatten dann die Mitglieder der AKP-Partei hatten dann auf einmal Plakate und Fahnen zur Verfügung mit Anti-Putsch-Propaganda. Und da denke ich mir, wo zum Teufel haben die bitte her? Hat das jemand vorbereitet oder haben die das in den zwei Stunden eben gemacht? Ja. Und also, dieser ganze Putsch, der kam für mich so, der kam so ein bisschen dilettantisch rüber. Also ich bin jetzt niemand, der da große Erfahrung im Putschen hat. Noch nicht? Nee, aber ich hab mir mal so ein paar Vergleichsfälle angeguckt und halt eben das Wichtigste am Putsch ist, womit 90% schon gewonnen sind, wenn das gelingt, ist halt eben, dass du den Bundespräsidenten bzw. den Präsidenten zumindest mal gefangen nimmst. Man muss ja nicht gleich erschießen. Dass du die wichtigen Regierungsmitglieder, dass du derer habhaft wirst. Ja? Und das haben die nicht geschafft. Im Gegenteil. Ja? Er konnte sich in ein Flugzeug setzen, ist damit rumgeflogen und Alleine das ist schon ein bisschen merkwürdig. Dann hinzu kommt natürlich das Besetzen von militärisch wichtigen Standpunkten. Ja, es hat nicht so wirklich viel Sinn gemacht, dass sie halt eben die Brücke zu Bosporus besetzt haben, aber dann die anderen Brücken, die halt eben in eine andere Richtung zu Richtung Flughafen und solche Sachen gingen, erst viel später besetzen konnten. Ja, dann kommt noch hinzu, dass man bei einem Putsch die öffentliche Kommunikation unterbindet. Dazu gehört Internet, Fernsehen, Telefon, ja, ein Fernsehsender, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher es war, der wurde kurzzeitig gestürmt, aber dann von der Polizei wieder, glaube ich, geräumt. TRT? Ja, ich glaube, es war TRT. Und was mich da auch verwundert hat, war, warum die da in diesem Moment, wo sie dann halt eben in diesem Fernsehsender waren, nicht ihre Nachricht mit ihren Zielen, was sie überhaupt wollen und Forderungen, ja, warum sie das dann nicht gesendet haben. Doch, das haben diese sie. Forderungen. Haben, doch, Moment mal. Also die sind bei TRT, sind sie eingedrungen, dann war kurz weg, dann kam es wieder und die Moderatorin, die vorher auch da war, musste dann eine Erklärung verlesen, wo sie ja gesagt haben, wir sind hier für Demokratie und Dingens und wir erklären hier mit Ausgangssperre und Dings. Aha. Also das war. Und der gleiche Sender ist dann wieder irgendwann danach von der Polizei geräumt, also in Regierungshand gebracht worden. Und dann hat die gleiche Moderatorin dann auch gesagt, ich wurde gezwungen, das zu verlesen. Und dann waren auf einmal 30.000 Leute in dem Studio und haben Fahnen geschwenkt. Das Dämlichste war die Brücke. Das habe ich auch, ich glaube, das habe ich auf BBC gesehen. Da haben sie einen ehemaligen General oder so, glaube ich, interviewt. Oder war das ein anderer Kanal, einer der Englischsprachigen? Das Dämlichste war die Brücke. Positionier ein paar hundert Soldaten mitten auf einer Brücke, was bringt das? Du bist eine sitzende Zielscheibe. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe überlegt, ob das vielleicht damit zu tun hat, dass im Osten Istanbuls halt eher die islamische Bevölkerung ist und diese weltgewandte Weltstadt Istanbul ist eher der Westteil. Vielleicht wollten sie einfach verhindern, dass die Erdogan-Fans aus dem Ostteil in den Westteil fluten. Ja, aber der Regierungsviertel, glaube ich, ist auch in den Ostteil. Also es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und selbst dann, wenn du eine Brücke einnehmen willst, dann positionierst du deine Truppen an den Enden der Brücke und nicht mitten drauf. Ja. Und was ich auch, also was man an allen Stellen gesehen hat, von den Soldaten wollte eigentlich niemand auf die Protestleute schießen. Und das hat in der Türkei eigentlich noch nie einen Putsch aufgehalten. Und das ist der Unterschied. Diese Leute waren völlig überfordert mit der Situation. Die Leute sind ja einfach auf die Panzer draufgeklettert und fertig. Ja? Und dann haben die Leute entwaffnet und dann halt auch teilweise wohl gefoltert, geprügelt und getötet, ja? Die Soldaten, die sich ergeben haben. Das finde ich noch das Krasseste an der Geschichte. Was dann jetzt danach läuft, ist wirklich nur noch Barbarei. Gestern mussten sich in den alevitischen Vierteln und in den kurdischen Vierteln haben sich Bürgerwehren bilden müssen, um die Leute abzuwehren, die ihnen die Scheiben einschmeißen und die randalieren. Hast du diesen einen Bericht mitbekommen, wonach in, wo war das, ich glaube in Dortmund oder so, da auch Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, genau, und da irgendwie bei so einem das war ein Zentrum der Hizmet-Bewegung, das hängt wohl auch mit dem Gülen zusammen. Ah, genau. Und da haben sie halt die Scheiben eingetreten und haben davor getobt, wie die Verrückten, also wie bei so einer Selbstgeißelung, so ein Geschrei und alle total aufgepeitscht. Und das ist eigentlich, ich bin da ganz egoistisch, das ist das Schlimmste daran. Ich will diese Scheiße nicht hier in Deutschland haben. Also diese Auseinandersetzung, die gehen mich nichts an. Ja. Wenn ihr Papi Erdogan so toll findet, ja, bitte, liebe Leute mit türkischem Pass in Deutschland, wenn ihr den so toll findet, wenn ihr Scharia so toll findet, wenn ihr viel Ehe, Verschleierung, Kinderehe, wenn ihr das alles super findet, dann ist hier der falsche Platz. Das ist einfach der falsche Platz für so einen Scheiß hier. Warum seid ihr nicht da, wo die Politik, die ihr wollt, auch gemacht wird, bei eurem großen Idol? Warum tragt ihr eure Kämpfe auf unseren Straßen aus? Warum sprüht ihr eure Graffitis an unsere Wände? Das geht mir auf den Sack. Da kannst du doch nicht unser sagen, das ist doch schon Rassismus. Nein, also ich gebe dir da 100%. Diese Leute haben doch gar kein Interesse an der deutschen Gesellschaft. Die kapseln sich selbsttätig davon ab, sie tragen ihre Tracht und machen ihr eigenes Ding und sind ihre eigene Gemeinschaft. Und gleichzeitig sind sie große Fans von dem Typ. Dann bitte, Also ich sehe es zwar ähnlich, aber noch ein bisschen differenzierter. Ich glaube ganz einfach, dass halt eben mit diesen Leuten hat man sich diese Konflikte natürlich ganz klar auch ins Land geholt, ja. Und natürlich leben die in Deutschland und arbeiten hier und keine Ahnung, aber die lassen halt von diesen Konflikten nicht ab, die haben sie nicht hinter sich gelassen. Und wenn dann so etwas passiert, dann hast du dann eben als Symptom, als Auswirkung diese Proteste auf unsere Straßen, damit die einhergehende Sach- und Personenbeschädigung, ja. Ja, also was ich ja hier in Hannover, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, als der Erdogan gewählt wurde, wieder, da gab es hier großes Gehupe stundenlang und irgendwelche Verfolgungsjagden zwischen Kurden und Türken habe ich ja auch schon mitbekommen in der Innenstadt, wo sie sich da irgendwie um die Kurve gehetzt haben und irgendwer ist mit irgendwelchen Autos vorbeigefahren und dann wurde rumgehupt und ist alle hinterher gerannt und so. Dieser Konflikt wird sich jetzt aber nur ausweiten, soweit ich weiß. Also das kann jetzt eigentlich nur schlimmer werden in den Kurdengebieten. Ja, Und aber das wäre in beiden Fällen schlimmer geworden. Die bisherigen nationalistischen Putschisten haben immer gegen die Kurden durchgegriffen danach. meine, rein theoretisch ist nicht ein Angriff auf türkische Soldaten ein Angriff auf die NATO. Also so theoretisch. Ich meine, klar Das gibt's. liegt beim Staat. Der Staat kann entscheiden, den Chaos Bellus auszurufen. Das muss die Regierung entscheiden. Ja, okay, ja, Aber stimmt. ich glaub kaum, dass die Amerikaner willens wären, jetzt einen Soldaten in die Türkei zu schicken, um Kurden niederzuschießen. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Verdammt, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ich hatte noch einen wichtigen. Ach ja, genau. Incirlik. Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt in dem militärischen Zusammenhang. Das ist ja die Luftwaffenbasis, wo deutsche Tornados und ein deutsches Tankflugzeug stationiert sind. Außerdem 2.500 amerikanische Soldaten zusammen mit lustigen kleinen Wasserstoffbomben. Ungefähr 60 bis 90 schätzt man so. Das sind so Dinger, die klassisch zum Abwerfen mit Fallschirm dran. Kann man auch abwerfen und sie dann später erst zünden, wenn man weg ist und all so Sachen. So richtig schöne Dinger liegen da, 60 bis 90 Stück. Die Basis ist seit dem Putsch ohne Strom von außen. Es gibt immer wieder Berichte darüber, dass es während des Putsches eine Schießerei vor der Basis gab. Und ja, also die Flugzeuge der Deutschen und Amerikaner haben Startverbot. Die Sachen da laufen auf Notstromaggregat. Aber die Facebook-Seite von den Amis, die haben also Incirlik AB auf Facebook, die machen eigentlich eher einen ruhigen Eindruck. Die sagen, naja, wir laufen hier halt auf Notstrom, aber diese ganzen Geschichten von Explosionen und so, bitte nicht glauben. Die Tornados, das ist veraltetes Flugzeug, das man zur Aufklärung und zum Abwurf von Atombomben hat. Das ist der einzigste Grund, warum Deutschland den Tornado noch hat, ist, weil wir damit unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen können, Atomraketen ins Ziel zu bringen. Also man kann unterhalb vom Radar fliegen. Also die Basis dort, die ist relativ interessant, sozusagen. Ja, aber das ist doch auch irre, dass die seit einem Tag vom Strom abgeschnitten sind oder mehr. Und die Amis haben ja auch alle Flüge nach und von der Türkei zumindest zeitweise ausgesetzt. Also da scheint im Hintergrund auch ein ziemliches diplomatisches Gehacke zu sein, würde ich mal annehmen. Die Türkei meinte doch auch schon, dass die USA dafür verantwortlich sind. Ja, weil sie Gülen unterstützen, indem sie ihm eine Heimat geben. Obwohl, das ist ja auch schon verschieden interpretiert worden. Er hat ja irgendwie gesagt, dieser Putsch wird aus Pennsylvania gesteuert und das könnte halt entweder Gülen sein oder die CIA. Ja, Ach ja, Putsch. hier ist das Video. Jetzt haben wir aber nur einen kurzen Ausschnitt gesehen, du musst es mal einblenden. Okay. Und zurückspulen. Ja, genau. Das ist halt diese Hizmet-Einrichtung in Gelsenkirchen, laut der Videobeschreibung. Das kann ich hier schwer verifizieren. Ja, und. Genau, das ist schon Gelsenkirchen. Am Samstag passiert. Was soll das? Also ich will halt einfach diese Gewalt nicht. Das geht mir auf den Sack. Das ist mir egal, aus welchem Grund die das tun. Aber ich will diesen Scheiß nicht. Also und auch nicht von den Wichsern in Berlin, die da ständig Autos anzünden und Bankfenster einschmeißen und sich so unglaublich radikal fühlen. Extremistenpack, alle weg. Was da der Junge mit dem ehrlich Pokémon fragen, in welchem Land lebt er eigentlich? Germanistan. Absurdes Land. Ja, absurdes Land. Ich verstehe ja auch, dass die Leute emotional sind und alles und so, aber ich verstehe es halt zum Teil auch nicht, wenn es irgendwie so nationalistisch eingestellt bist, irgendwie dein Land, dein Heimatland super geil, genial findest. Ich verstehe es nicht, warum du dann hier rumgammelst, wenn die Türkei mega cool ist. Ich meine, ich habe gerne dich hier alles so multikulti, super, aber ich habe mega keine Lust auf so eine Kacke in der Straße. Ja, aber Abel, ist Moderate gibt's doch auch hier und Kurden gibt's doch auch hier. Ja, ich meine, du musst ja nicht in die Heimat fliegen, um hier deinen kleinen Krieg ausleben zu können, weißt du? Wo sind eigentlich die ganzen Arschgeigen, die letztens noch gefordert haben, man solle zu einem Fußballspiel auf keinen Fall Schwarz-Rot-Gold vertragen bei diesem Fahnenmeer aus Rot und Halbmonden? Wo sind die? Ja, das ist was anderes. Die haben eine dunklere Hautfarbe und so, weißt du? Ach, ich dachte, Nationalismus hat keine Hautfarbe. Nein, es nur Weiße können Nationalisten sein. Ah. Ja, das ist halt, ja, die keine Ahnung, sind halt Erdogan-Fans. Ich meine, das Geniale ist auch jetzt, wo die sozusagen die Putschisten halt vom Mob zum Teil hingerichtet werden, so eine gemeinschaftliche Gewaltanwendung schafft halt auch immer ideologischen Zusammenhang. Mhm. Ja. Also das kann halt auch sozusagen die Geburtsstunde von einer nationalistischen Welle in der Türkei sein. Weil natürlich dann, weißt du, wir haben alle gemeinsam den Staat verteidigt, weißt du, so die Richtung. Ich meine, das kennt man doch, keine Ahnung, Rote Garden, in Deutschland, Kristallnacht. Also eine Ideologie braucht sozusagen eine gemeinschaftliche Gewaltanwendung, damit sozusagen... Ja. Das Seltsame ist jedoch, dass sich die Oppositionsparteien, die haben sich alle auf Seiten Erdogans gestellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das rein aus Demokratiebewusstsein oder auch aus Angst war, aber es ist auf jeden Fall geschehen. Die Frage ist nur, welchen Nutzen bringt ihr denn das? Ja, die hatten einfach Angst, dass sie Opfer von Erdogans Reichskristallnacht waren. Ja, also... Und im Fall der türkischen CHP hat es ja auch gar nichts gebracht. Deren Wahllokale sind gestern trotzdem von aufgebrachten Erdoganisten angezündet worden. Also ein anderer Aspekt, den ich wirklich sehr beunruhigend finde, also mehr auch noch eigentlich ziemlich... Ich fange mal so an. Also es gab ja Nachrichten, die sagten zum Beispiel, dass viele der Soldaten... die wussten eigentlich gar nicht, was sie da machten. Die dachten, das wäre eine Übung, eine militärische Übung. Und was dafür spricht, ist, also einmal natürlich, weil gesagt wird, ja, sie wurden halt verhört, vielleicht auch mit Folter, keine Ahnung, aber während dem Verhör hätten halt eben alle gesagt, sie hätten es für eine militärische Übung gehalten. Und was halt dafür spricht, ist halt eben auch, dass sie sich ja gleich ergeben haben, als sie festgestellt haben, oh scheiße, das ist ja ernst hier, die Leute springen auf unsere Panzer, irgendwas stimmt hier nicht, ja, und haben dann quasi die Waffen gestreckt, der Polizei gegenüber. Und was ich daran einfach so unglaublich hinterhältig finde, ist, wenn das stimmt, ja, dann würde das ja quasi bedeuten, dass Erdogan bereitwillig junge Soldaten geopfert hat, um seine Macht in der Türkei zu zementieren. Der Gülen hat doch schon gefordert und die Türkei dazu aufgefordert, eine internationale Untersuchung zuzulassen. Ja. Aber das wird natürlich nicht passieren. Nee, natürlich nicht. Vielleicht sehen wir den Herrn Erdogan irgendwann in Den Haag wieder. Das kann durchaus passieren. Ja, der wird jetzt erstmal schön. Ja, der wird jetzt erstmal schön aufgebauscht, ne? So wie Saddam zum Beispiel, ja, und dann, dann darf er mal noch eine Weile regieren, solange er nützlich ist. Sorry, bei dem, was er faselt, dann auch. Brauchen die den nicht mehr aufbauen. Er dürfte ja nur noch eine Amtszeit haben. Also in 3 Jahren, glaube ich, wird gewählt und danach dürfte er eigentlich noch eine Amtszeit haben. Aber Kraut, also die Situation gab es in 7 Jahren. Kraut, ja, ich weiß, in 7 Jahren kann sich noch viel passieren. Ich bin mir sicher, ja, dass es in diese Richtung geht, die du hier sagst. Ich bin mir sicher, dass der jetzt die Militärdiktaturzeit ist vorbei und jetzt baut er einfach seine Diktatur auf. Genau. Und wenn diese... Wenn diese Amtszeit vorbei ist, wird er halt einfach irgendein anderes Amt für sich erfinden, wo er dann halt noch in Kontrolle bleibt, ja. Das hat er ja auch schon mal gemacht, also, ja. Außerdem will er das ja sowieso alles reformieren, dann wird es einfach gestrichen, Pass 8. Das ist doch kein Problem. Warum soll nicht einer, der gut fürs Land ist, da so lange bleiben, bis er umfällt? Das wird er schon durchkriegen. Es gibt ja auch noch VTs, dass Incirlik angeblich schon Putin versprochen ist. Oh, das war das Bild. Dass es da eine neue Achse gibt, irgendwie Putin, Erdogan. Ich weiß nicht, ob das schon die NATO in der Vorbereitung ist, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Hat da irgendjemand noch die Quelle? Weil ich hatte das von einer Facebook-Seite. Nee, und deswegen habe ich ja auch VT gesagt. Also. Ah, okay. Ja, komische Geschichte, ne? Als ich 10 Minuten später geguckt habe, da war die Seite weg, ne? Also, ob da jetzt Facebook oder der Betreiber da die Seite gelöscht hat, das weiß man nicht. Ich meine, das mit den Soldatenopfern. Man hatte 2014 im März wurden Gespräche geleakt, wo das Militär besprochen hat, ob man nicht eine False Flag machen soll, damit man nach Syrien einmarschieren kann. Und, unfassbar. Und der größte ausländische Waffenlieferant für den IS ist halt die Türkei. Das sind alles Verleumdungen! Und ich meine, dass das mit den Waffenlieferungen für den IS, das ist halt mittlerweile auch in Reden im Council on Foreign Relationships, was öffentlich ist, wird es halt auch schon als Fakt weitergegeben. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Vermutung oder so, sondern wirklich so die politische Elite in Sachen Advisory Stuff und halt Political Briefen, für die ist es alle ein Fakt. Also das ist einfach übrigens, so. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Sanktionen, die Russland gegen die Türkei aufgestellt hat, wurden alle letzte Woche aufgehoben. Ach, interessant. Und zwar alle als Reaktion, naja, das sagst du interessant, aber das wurde als Reaktion auf den Istanbul-Terroranschlag offiziell zumindest gemacht, also herausgestellt, dass alle Attentäter von diesem Anschlag waren, ja, aus der ehemaligen Sowjetunion oder gar aus Russland. Das waren alles Turkmenen aus Turkmenistan, aus Dagestan und so weiter. Und die haben, lustig ist ja auch, in dem ganzen Ding ist das ein bisschen untergegangen, dass der dass die Außenminister von Russland und den USA haben in Moskau eine Einigung über Syrien verkündet, aber das nicht weiter ausgeführt. Also sie haben gesagt, das wird dann später halt wahrscheinlich an die Öffentlichkeit dringen, aber sie sagen, sie hätten sich geeinigt. Das ist ja auch ganz interessant in der ganzen Gemengelage. Weil die Syrer haben ja gefeiert. So, ich muss mal jetzt wieder abhauen. Aus Damaskus. Nächste Woche wieder. Oder wenn ihr die Woche wieder mal einen Stream macht. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, alles klar. Ciao. Bis dann. Ja. Oh Mann, ey. Wenn ich mir jetzt nächste Woche meinen Döner in der Mittagspause kaufe, wen unterstütze ich dann jetzt eigentlich mit dem Geld? Die deutsche Wirtschaft. Also ich hab's mir zur Auflage gemacht, wenn ich mal einen Döner esse, dann gehe ich dann nur in Läden, die auch Alkohol anbieten. Ja, das mache ich schon immer so. Also, weil ich kann mit Ja, aber seit Nizza wissen wir doch, dass das eine das andere nicht ausschließt, oder? Ich will aber auch keinen Generalverdacht. Das geht auch nicht. Das will ich auch nicht in meinem Kopf haben, dass ich auf einmal alle Leute... Es reicht mir schon... Also, ich will ja auch selber kein Rassist sein. Oder irgendwas. Ah, typischer Deutscher. Ja, okay, aber jetzt... Warte, Markus, ich muss da kurz einhaken. Warte. Da, jetzt sagst du gleich, aber... Nein, meine Frau, die war in Köln und hat, sie war mit dem Gepäck dort und sie hatte ein riesen Gepäckstück mit sich und da war der Fahrstuhl kaputt und sie hat das Gepäckstück die Treppen runtergeschleppt und dann kamen türkischstämmige Mitbürger mit Migrationshintergrund zu ihr und meinten, ob sie ihr helfen könnten. Und dann hat sie meinte noch zu mir, sie hat sich erst gedacht, oh, die sehen irgendwie ein bisschen kriminell aus. Und dann dachte sie sich, ich will aber nicht rassistisch sein. Und meinte, ja klar, danke, helf mir. Und die haben ihr dann das Handy und den Geldbeutel aus der Handtasche geklaut. Ja. Also, so, ich will auch nicht irgendwie Rassismus haben oder so. Aber so manchmal ist es halt, blurry lines, könnte man sagen. So. Ja, ich weiß ja auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und ich meine damit ja auch nicht, ich will... mir ist egal, ob mich jemand ein Rassist nennt, aber ich will für mich keinen Rassismus haben, weil das ist Blödsinn. Es geht um Arschlochismus. Ich hasse Arschlöcher und die gibt's in Grün, in Gelb, in Islam, in Christ, in allem. Das ist nun mal so. Klar, mir geht's auf den Sack, dass ich mich in meiner eigenen Stadt fühle. Ah, ja. Den Begriff Arschlöcher habe ich mir abgewöhnt, seitdem die Witzurek den damals da gebracht hat in ihrem tollen Hate Speech Vortrag. Okay. Also so von wegen, ja, wir wollen ja nur die Arschlöcher aus dem Internet rausholen, weil Arschlöcher... Ja, aber ich bin älter als die Witzurek und ich sag das schon länger. Sorry. Das liegt aber im Auge des Betrachters. Also mich interessiert dann immer noch, inwiefern die Leute jetzt Arschlöcher sein sollen. Ja, Leute, die Handtaschen stehlen, Hismet-Bewegungsfenster eintreten, Jubel-Tweets nach Nizza verfassen, das sind für mich alles Arschlöcher. Genauso wie Leute, die Brandbomben auf Asylantenheime schmeißen, Arschlöcher. Das, ja, also, ich würde sagen, das ist schon ein bisschen mehr als nur Arschlöcher. Ja, ich brauche ja einen Sammelbegriff. Geld war Geld. Unwertes Leben? Nein, eben dahin will ich ja nicht. Das ist ich ja weiß doch, ich weiß doch. Du willst dich differenziert ausdrücken. Ja. Also das, ja. Um die Leute gerade in kannst du aber keinen Sammelbegriff benutzen. Ja. egal, wollen wir hier mal ein bisschen fortfahren mit meinen super tollen Links? Ja. Machen wir das. Ich habe eine Frage, hätte ich noch. Habt ihr heute schon über die Hausdurchsuchung gesprochen? Ja, ganz zu Anfang. Gut, ja. Ah, okay, na gut. Waren es über die auch? Nein, Quatsch. Moment, zeig uns an dieser Puppe, wo sie dich angefasst haben. Da könnte ich ja schlecht mich hier mitteilen. Nee, ach, keine Ahnung, wenn ich bei irgendwem auf der Liste stehe, dann werde ich das schon rausfinden, oder? Ja, ich weiß auf jeden Fall schon, wie ich das mache, wenn die zu mir kommen. Da sage ich einfach Nein. Nein heißt Nein. Nein, Zigeuner, nein. Ja. Das waren ja die super tollen Tweets hier von Frau Gemüse zum Thema Istanbul Putschversuch. Wobei mich da dieser Timestamp so unsagbar aufregt. 15. Juli, 15.09 Uhr. Wann habt ihr von dem Putsch zum ersten Mal gehört? 14.11 Uhr sogar. Mhm. Wann habt ihr von dem Putsch zum ersten Mal gehört? Ja, Freitagabend, aber ich war halt auch den ganzen Tag weg, also zähle ich wohl nicht. Irgendwann um 12 oder so. Vom Rover. Versuchst du hier so die Brücke zur Berichterstattung in Deutschland zu schlagen? Ich verstehe nicht, warum sie das um 14.11 Uhr tweetet und ich erst abends davon erfahre, weil war sie nicht da vor Ort? Ja, bei Türkei ist höchstens eine Stunde. Sie ist drin, currently in Turkey. Ja, aber das ist ja nur eine Stunde Zeitunterschied. Also auch um 16 Uhr. Sie wusste vom Putsch und hat niemanden gewarnt. Sie hat Blut an ihrer Burka. Warum haben Medien so lange gebraucht? Wenn das der Dr. Rand meinte gerade gegen 9.30 Uhr im Chat. Warum haben die Medien dann so lange gebraucht, bis das hier war? Aber vielleicht ist das auch irgendein Scheiß, Archive, Twitter, irgendwas Scheiß, dass das. Aber. Ich finde es trotzdem komisch halt. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich will nicht sagen, dass sie den Putsch verursacht hat, aber... Wahrscheinlich doch. Mit der Hilfe von Böhmermann. Ja, genau. Genau. Ja, dumm für den Böhmermann, ne? Der hat sich wahrscheinlich schon gefreut, dass er da bald Urlaub machen kann, aber leider kam der Erdogan dann zurück. Ja, naja. Ich hätte noch kurz was zum Einblenden wegen der Timeline. Einen Augenblick. Für alle einblenden. Das sind Zeitraffer vom Putsch sozusagen, wie die Informationen sich im Internet verteilt haben. Also dann passt es doch, wenn es von der Zeit an anfängt. Ja, dann passt, dann erklärt das ja, bumm, ja. Dann erklärt das, warum Kybra da schon drüber twittern konnte und das irgendwie noch nicht bei den Leuten angekommen war. Das war sozusagen die Zeitschleife. Abgefahren. Ja, guck mal. Ja, das ist hier Ist auch von Twitter irgendwie gewesen, wo jemand diese Bilder hier rumtwittert vom saudischen Prinzen, der hier fröhlich feiert. Bikini, mit leicht bekleideten Damen. Was für ein Schwein. Ja, während meinst du jetzt seine Frau gesteinigt wird, wenn die so rumläuft in seinem Land. Das ist schon ein Schwein. Ja, aber wundert, ich meine, keine Ahnung, bin ich jetzt so Pessimist, wenn ich sage, wundert es irgendjemanden noch, dass halt eben die Regierungselite macht, was sie will, und das Volk sich bei den kleinsten Verstößen schon verantwortlich gemacht wird, ja, also. Ärgere ich mich nur über Sachen, über die ich mich wundere? Gute Frage. Ah, die Bilder sind halt schon fast schon ekelhaft. Also weißt du, ja, komm, die ganzen Nasen da unten, das ist doch eh, die haben da sozusagen ihre drei Emirate, wo Alkohol erlaubt ist, und da fahren sie dann alle hin halt. Ja. Ist doch kindisch. Ist doch alles kindisch. Das ist wie so ein Duty-Free-Shop. Komm, ich fahre nach Bahrain oder wo auch immer. Ist der Saudi-Prinz eigentlich gläubiger Moslem? Nee, in Bahrain ist es nicht erlaubt. Das weiß ich wegen der Formel 1. Ist dieser Saudi-Prinz eigentlich gläubiger Moslem? Oder ja, außerdem muss er das ja sein. In dem Land gibt es ja richtig krasse Strafen. Das ist ja so das schlimmste Land. Nee, der ist ausgetreten, der ist jetzt Atheist. Genau. Hingestellt und gesagt, ich glaube mir schon den ganzen Blödsinn. Da haben sie alle gesagt, okay, ja, das geht natürlich. Also, das ist auch mal eine Ansicht, meint er. Da steht ja nur das Glaubensbekenntnis auf der Fahne mit zwei Säbeln unten drunter. Ich hol mal die Steine. Macht er dann, weiß ich nicht, Freizeitaktivität, Bungee-Jumping vom Kran, ja, mit dem Band um Hals. Ja, oder halt ein Unfall beim Buhl-Spiel, das kann auch wieder passieren. Ja. Ja, weiß ich, keine Ahnung, ich meine, die Saudis sind so, ich sehe eh alle korrupt, keine Ahnung, kann man mal nachfragen, wie viel kostet es denn in Saudi-Arabien als Atheist zu leben, ja? Das ist auch noch Präputsch, das ist mir aufgefallen, ja. Das ist halt dann, was am Ende dieser Hate-Speech-Kampagne auch bei uns stehen wird, sagt mein pessimistisches Ich, dass zum Beispiel an Unis Leute verschwinden, die dann Neger gesagt haben, ja, oder Zigeuner oder so, weil wenn Kübra Gümüşay in Zukunft mitbestimmt, was Hate-Speech ist, und dann wissen wir ja seit Campus-Rassismus, ja, dass es reicht, wenn man Tom Sawyer vorliest und da drin das Wort Neger vorkommt und man sich weigert, getriggerten Studenten dann irgendwie Recht zu geben und dann Person of Color zu sagen. Nur weil Mark Twain Neger geschrieben hat, muss man das ja nicht vorlesen. Ja, wir bräuchten eine Behörde, die alle Bücher umschreibt, damit die Begriffe gesäubert werden. Also haben wir doch gut. Ja. Siehe Ottfried Preußler, siehe Astrid Lindgren, siehe. Ich warte noch drauf, dass ihr den römischen hier bei Asterix, den Piraten irgendwie übermalen, damit er nicht mehr so ein böses Stereotyp ist. Oder dass die Timmunsch. Digga! Ruppi! Not all pirates. Ruppi ist ja auch, wenn du dir da die Asiaten ansiehst, wie die gezeichnet sind und wie die charakterisiert sind, da flippen die aus, ja, und gehen nicht darauf ein, dass Hergé das irgendwann vor 100 Jahren gezeichnet hat. Nee. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber irgendwie, ich habe es doch schon mal erzählt, dass ich früher in so einem Bücherladen gearbeitet habe und da konnte man dann nicht mehr dieses Kinderlied, das gibt es auch als Bilderbuch, 10 kleine Negerlein, konnte man nicht mehr bestellen. Ja, die haben doch auch den Titel von dem Roman von Agatha Christie geändert. Der hieß auch 10 kleine Negerlein auf Deutsch, ganz kurz. Und im Englischen hieß er 10 Little Indians, aber auch nur ganz kurz. Damals gab es auch schon Political Correctness und der Witz. Ja. Okay. Ja, Unis, natürlich. Da werden ja auch die Leute ausgebildet, die jungen Menschen, die dann quasi das, was sie da lernen, mit ins Leben nehmen, ja, und da dann halt eben den Rest der Bevölkerung mit beeinflussen. Jetzt hätte mich hier interessiert, aus welchen Gründen hat er die türkischen Unis säubern lassen? Nicht säubern lassen, es ist eine Professorin, die gegen das, es gibt doch diese netten Gesetze da in der Türkei, Taten gegen das Türkentum und solche Sachen. Ich muss mal gerade nachschauen, was sie ihr genau angehängt haben. Bei der Gründung der Republik sei es den Türken darum gegangen, vom Westen begehrt zu werden, dozierte sie. Das Projekt sei gescheitert und nun stehe die Identifizierung gegen die Sprache des Westens und ein Rückgriff auf das Osmanische Reich an. Es ging um türkische Identität und Minderwertigkeitskomplexe. Irgendwann fiel der Name des türkischen Staatspräsidenten, Erdogan. Ich Trottel, sagt Sayin heute. Aus dem Kontext gerissene, zusammennotierte Mitschnitte des Seminars kursierten im Internet und in Windeseile war Sayin in den Zeitungen und im Fernsehen zu trauriger Berühmtheit gelangt. Professorin mit dem Kloakenmaul, titelte die regierungstreue Zeitung Yeni Akit. Sie beleidige den Staatspräsidenten und die türkische Nation. Sie sei eine heimliche Missionarin, die in ihren Studien die Bibel als Leselektüre empfehle. Die mediale Lynchjustiz zeigte Wirkung. Ohne sie selbst anzuhören, teilte die Universitätsleitung in einer Presseerklärung, dass sie jegliche Beziehung zu dieser Lehrkraft auf Lohnstundenbasis aufgelöst habe. Ja, das türkische Volk sehnt sich halt auch nur nach einem starken Führer. Und Demokratie, wenn man der Frau Merkel glauben kann. Oder der Frau von der Leyen, die wirklich sich entblödet hat zu sagen, warte, ich suche den Tweet gerade, die hat als letztes irgendwie getwittert, sie hofft, dass es jetzt besser wird, so ungefähr, wo habe ich es denn? Unglaublich. Ja, ach, das ist eh die hinterletzte, verlogenste Scheiße, die Leute, die dann auch noch sagen, ja, also das ist ja undemokratisch, so ein Putsch, der wurde ja demokratisch gewählt, ja, und vorher war der noch in den ganzen Medien zu sehen mit Wahlbetrug und keine Ahnung, irgendwelchen Manipulationen und so, und ich denke mir so, die Leute haben die entweder haben die Gedächtnis wie Goldfisch, ja, oder es wird ganz bewusst wegignoriert, ja. Ja, eigentlich hatten die Medien ja nicht so viele über Wahlbetrug geschrieben, aber wir hatten da ja drüber geredet, weil der Ali Utlu das ja rausgetwittert hatte. Und der hatte mir dann ja später nochmal erklärt, dass wohl verschiedene Quellen in der Türkei das berichtet hatten, also auch Zeitungen und so, aber die wohl alle dazu bewegt wurden, ihren Bericht wieder zu revidieren. Ja, also, weil sonst die Zeitungslizenz entzogen wird. Das wörtliche Zitat von Frau von der Leyen nach dem Putsch. Ich kann nur hoffen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei jetzt den Platz bekommen, den sie brauchen. Unsere Verteidigungsministerin, meine Damen und Herren. Ja. Unglaublich. Ja, ich lese gerade im Chat, dass hier jemand meint, ein Putsch ist undemokratisch, Erkenntnis des Jahrhunderts. Also ich sag's mal so, die Putschisten hatten ja in ihrer Nachricht, die sie da vorgelesen hatten, gesagt, dass sie das tun, weil sie da die demokratische Grundordnung wiederherstellen wollen. Ja. Also das ist jetzt die Frage, ne? Also wenn jetzt jemand wie der Erdogan, also es ist ja eigentlich, es kann ja eigentlich kaum noch ein Zweifel daran bestehen, in welche Richtung das geht. Ne? Also das geht ja jetzt nicht in Richtung Freiheit und Rechtsstaatlichkeit da in der Türkei. Und da muss man sich dann halt irgendwann wirklich fragen, ob man so jemanden dann einfach mal stoppen muss. Ja. Vor allem jemand, der sich so vehement an die Macht klammert auch, ja, und dann halt auch mit Hilfe der Religion versucht, diese zu erhalten. Hate also für mich... Ja, jetzt will ich kommen. Auf das ist Hate für Speech. Ja, 240 Leute sind tot. Ja, also man muss ja schon sagen, die Dame, ja. Die ist ja im deutschen Hate Speech Council, ne? Ja. Also, kann ja gut sein, ich weiß auch gar nicht, wie sie überhaupt zu der ganzen Sache steht, ne? Also ob sie überhaupt eine Erde sie hat sich mit dieser Nachricht doch selbst positioniert. Sie sagt, der Coup, der wäre undemokratisch und von daher sieht sie ja dann den Erdogan als legitimen Präsidenten der Türkei. Ja? Also was gibt's da zu diskutieren? Ich meine, was es auch gibt, ist halt, dass, wie soll ich sagen, desto mehr ein Land muslimische Mitbürger hat, also wenn das dann die Mehrheit ist und du dann irgendwie eine Demokratiebewegung hast, so wie mit dem arabischen Frühling, ist es halt auch nicht unbedingt ein Garant dafür, dass es danach den Leuten besser geht. Ich will jetzt kein Statement für Leute unterdrücken machen, aber Libyen heute und Libyen vor 10 Jahren, so theoretisch von deiner persönlichen eigenen Freiheit, war das Libyen vor 10 Jahren 100-mal besser wie das, was du gerade hast, mit ISIS und 2 Regierungen und schlag mich tot. Also, wie soll ich sagen? Auch ein Putsch für Demokratie muss nicht unbedingt positiv enden. Also, ja. Siehe die Länder, die im arabischen Frühling beteiligt waren und wo das Machtvakuum jetzt quasi von religiösen Eiferern gefüllt wurde. Ja. oder ihr das jetzt auch stark vertreten ist. Tunesien ist ja eigentlich so das einzigste Land, wo man so halbwegs sagen kann, dass das geklappt hat mit dem arabischen Frühling. Mhm. Und der Rest zerfällt irgendwie und hat Bürgerkrieg und der übliche Spaß. Ja, eigentlich ein sehr interessantes Thema, aber ich bin schon wieder mit meiner Zeit am Ende für heute. Ich muss noch ein bisschen was machen. Also wünsche ich euch noch viel Spaß und ja, wahrscheinlich nächste Woche mal wieder kurz mit dabei. Ne? Jo. Ja. Okay. Tschüss, tschüss. Ja, ihr auch, ne? Tschüss. Ciao. Ja, kommen wir nun zu etwas Erheiternem. Ja, da, weil ich den neuen Artikel fast noch besser finde, hast du den gelesen? Sie hat sich ein Pokémon Go, eine Pokémon Go Limousine gemietet, ihren Mann beim Pokémon Fangen fotografiert und daraus einen Bericht für den Daily Dot gemacht. Das ist unglaublich. Also erstmal Pokémon Go sowieso, die ganzen Debilen, die bei mir hier auf der Brücke rumstehen die ganze Zeit. Sorry, liebe Pokémon-Freunde unter den Zuhörern. Ich bin da geschädigt. Ich habe 10 Jahre in einem Fantasy-Laden gearbeitet. Und das war genau während der großen Pokémon Trading Card Craze und ich bin da auf Jahre hinaus geschädigt. Was nur das Wort. Kannst du noch alle benennen? Fast alle, glaube ich, ja. Ey. Das ist so weißt du, du hast so einen ganz relaxten Job und fertigst Magic-Karten und Rollenspielbücher und so und auf einmal kommt dieses Pokémon und dein Laden ist voller hyperaktiver 6-Jähriger und 8-Jähriger. Und du weißt gar nicht mehr, wo du hingucken sollst. Es sind, die haben geklaut wie die Raben. Ja. Ah, war der Hammer. Okay. Pokémon. Nee, aber ja, der Artikel ist auch gut. Die Ghostbusters. Why Gamergate? Ja, why Ghostbusters ist Gamergates worst nightmare. Ja. Ja, was schreibst du da drin so? Ich habe das jetzt nur irgendwie hier einmal durchgescrollt. Ja, es ist erstmal ein super Film halt, ist klar. Das total. Ich mir selber auch nochmal, man liest so viel unter der Woche, dass ich den auch nicht 100% vor Augen habe. Ich muss ihn mir gerade mal selber. Wo hatte ich ihn denn? Watchen. Aber noch weiter oben, das war vorm Putsch. Ach so, ja. Vor allem geht es in dem Artikel um Ashley Lynch. Die ist Gamergate-Freunden auch bekannt. Das ist auch eine Transaktivistin. Die hat zum Beispiel da in Sydney, glaube ich, auch auf diesem Forum gesprochen, wo sie. Und die hat auch diverse Lügen über Gamergate verbreitet. Es ist auch eine von denen, die behauptet, geswattet worden zu sein. Und so weiter und so fort. Die übliche Geschichte bei den Patreon-Harpien. Ja, und Gamergate befindet sich in einer Krise. Ja? Weil nämlich jetzt auch Frauen Geisterjäger sein können und so weiter und so fort. An einem normalen Tag ist das Gamergate-Hauptquartier, das sie natürlich nicht nennt, auf Reddit gefüllt mit tollen Themen wie: Ich habe viele Freunde verloren wegen meiner Kommentare über Reverse Racism oder Blackface beim Cosplay, ist das okay? Und dann geht es halt nur, wie schlimm wir das finden, dass Ghostbusters uns so fertig macht, weil Melissa McCarthy macht sich lustig über uns und meine Mutter hat den Trailer gehasst und die ist auch eine Frau und so. Also ein total lustiger Artikel. Und dann schwenkt sie aber um von diesem lustigen, haha, wir machen euch alle platt. Und dann geht es natürlich um Hass, weil das ist hier das Problem mit Gamergate ist, weil die Frauen sind jetzt mehrheitlich, die Spieler sind jetzt mehrheitlich Frauen, deswegen kann Gamergate kann damit nicht umgehen, weil wir unsere Identität rein auf den Spielen aufbauen, die wir konsumieren. Und wir glauben, dass die Gamerkultur zu uns gehört. Oder uns gehört. Ja. Und dann kommt natürlich ins Spiel, kommt da der Independent Filmmaker and Editor Ashley Lynch. Also ein schönes Schild für die Dame. Die beiden sind ja nicht erst seit Gamergate befreundet, glaube ich. So, super. Also, genau. Die Spiele werden Teil der Identität. Mhm. Hat der Typ in Nizza zu viel Truck Simulator gespielt? Erdogan zu viel Civ? Und in Spanien mit der Immobilienblase, die haben alle zu viel SimCity gezockt, oder was? Und dann geht es halt darum, die hat einen Fake-Screenshot aus irgendeinem Reddit-Subreddit gezeigt, wo es halt darum ging, dass der User gesagt hat, das ist ein Scheißfilm und er hofft, dass er untergeht. Und dann ist es natürlich ganz toll viral geworden, bla bla bla. Und dann hat Gamergates 8chan-Filiale Baphomet, ein SWAT-Team, bla bla bla und so weiter. Das ist über die Vergangenheit halt. Also früher schon haben die bösen Gamergate, also unsere Filiale Baphomet, hat sie geswattet. Und diesmal ist sie natürlich beleidigt worden und was weiß ich. Und ist genauso schrecklich misshandelt worden wie viele Frauen in der Videobranche. Nicht zuletzt Alison Rapp, die wir ja hier im Stream auch schon öfter besprochen haben. Die Dame, die bei Nintendo einer Firma mit vor allem minderjährigen Kunden arbeitet und dann nebenbei als Escort Girl noch Geld verdienen will. Das funktioniert halt nicht so richtig. Ja, aber trotzdem musste sie ihren Support natürlich äußern und so weiter und so fort. Und auch gegen die IMDb, gegen die bösen Voter geht es natürlich, die den Film großenteils negativ beurteilen. Und dann noch ein Seitenhieb auf den Richard Roper von der Chicago Sun-Times, der ein sehr lesenswerte Kritik zu Ghostbusters geschrieben hat. Der hat, glaube ich, 25% gegeben. Hat den Film vernichtet. Ja. Und sie hat Lynch hat einen Essay noch geschrieben, also hier werden nochmal Klicks gefarmt, für Bustin Makes Boys Feel Sad, ihr Essay über Ghostbusters. Und jetzt nochmal auch dieses, sie sagt nochmal, the stakes are high with the new Ghostbusters. Also es geht jetzt hier um alles praktisch. Und das habe ich ja schon öfter von den Idioten gelesen, aus der Social Justice-Ecke. Das sei jetzt so ein Milestone und wenn der erfolgreich wird, dann ist es soweit. Dann gibt es nur noch lesbische, blauhaarige, was weiß ich, irgendwas, Hauptdarstellerinnen oder so. Oh, ja. Und ich glaube, das ist halt echt das falsche Pferd, um drauf zu setzen, so wie es momentan aussieht. Ich denke mal auch, ja. Also ich fand hier ganz gut dieses Review von Sargon auf seinem Zweitkanal, Den er gemacht hat. Da hat er vor allen Dingen auch mal so ein bisschen diesen Paul Feig-Typen beleuchtet, wie der so drauf ist. Ich bin ja gar kein Freund von Angry Joe, aber das habe ich mir komplett angeguckt, weil es echt, die Leute, diese drei Männer saßen da in Ghostbusters-Uniformen und die waren gebrochen. Die waren wirklich alle drei gebrochen. Ich habe überhaupt nur drauf geklickt, weil er hat ein Selfie gemacht in dem Moment, wo der Film vorbei war. Und ich dachte, okay, das Review gucke ich mir an, weil er sah so zerstört aus einfach, wie jemand, dem gerade jemand irgendwie einen Knüppel über den Kopf gehauen hat. Ich mag ihn eigentlich nicht so, weil er ist mir zu laut und so, aber da ist er eher still und angewidert. Aber Brianna schließt dann mit dem Hinweis, dass die Männer jetzt zwar nicht in den Film gehen, aber dafür geht sie zweimal rein. Was einer Ironie nicht ganz entbehrt für den Gamergate-Enthusiasten, der mehr über Frau U weiß. Ja, einmal für beide Hälften wahrscheinlich. Ja. Das ist eigentlich der Artikel gewesen und das Ghostbusters-Thema insgesamt sieht ja ganz gut aus. Sie versuchen zwar mit allen Marketingmitteln da noch was zu retten, aber also ist so lustig, bei Rotten Tomatoes gibt es ja dieses Certified Fresh, das hat er gekriegt, der hat wenn du auf die Seite gehst, hat er 75% oder so gehabt, als ich das letzte Mal geguckt habe, aber wenn du dann auf den Button klickst, für die wichtigen Kritiker, weil du kannst dann halt praktisch wie bei Metacritic, Professional Critics und User-Kritiken, kannst du halt auseinander dividieren. Dann hat er nur noch 46 gehabt oder 52 oder irgend sowas. Also der kommt überhaupt nicht an, glaube ich, bei Leuten, die was von Filmen verstehen. Und schon gar nicht bei Leuten, die Ghostbusters mögen. Kleine Mädchen finden den sicher toll. Und es gibt so viele widersprüchliche Aussagen. Die schlechten Reviews sagen alle, es gibt gar keine Chemie zwischen den einzelnen Darstellern. Die guten Reviews sagen, es ist der Hammer, die Mädels, super, Wahnsinn. Und es wird ja jetzt auch gleich hinterher, jetzt hat sich der Regisseur noch geäußert, ja, irgendwie der Charakter von der Blonden ist eine Lesbe, weil die Dame ist auch im echten Leben lesbisch und Aber was interessiert uns das denn, wenn es nicht Teil des Films war? Warum erzählt? Das ist so ein billiger. Komm bitte, alle Lesben jetzt mal ins Kino. Nee, ist doch so. Was anderes? Wie viele Lesben gibt's da? Du musst Anzahl der Lesben geteilt durch Anzahl der Transmenschen mal People of Color. Ja, genau. Die müssten ja eigentlich. Warum fahren die nicht in die Wohngegenden in Amerika und werfen da Tickets aus dem Fenster? So kann man das auch machen. So treiben viele. Es gibt ja viele Filme, die unmenschlich viele Freitickets verteilen. Und Ghostbusters hatte ja auch solche Tie-Ins und die zählen dann an der Box Office, weil du sie umtauschen musst in ein richtiges Ticket. Das, also das weiß nicht, wenn man sich ein bisschen für Film interessiert und da ein bisschen weiter einsteigt, das ist mit den ganzen Box Office-Zahlen ist auch alles nicht so koscher, wie man es hofft. Es kommt noch dazu, dass China, das weißt du wahrscheinlich auch, Abel, ne? Dass China den Film verweigert hat. Die Zensurbehörde. Also die Zensurbehörde hat grundsätzlich wieder mal gesagt, in China ist es ja nicht so einfach mit der Darstellung von Verstorbenen und Geistern. Ja, die Chinesen da wegen ihrer Ahnenverehrung halt sehr heikel sind. Mhm. Aber in dem Bericht, den ich gelesen habe, hieß es halt auch, dass dieser Verleih, der staatliche, der die ausländischen Filme importiert, die dann gezeigt werden dürfen, dass der gesagt hat, boah, die ersten zwei Filme hat wegen der Thematik hier kaum einer gesehen und die Schauspielerinnen kennt auch keiner, nö, lohnt sich nicht. Ja, das Ding ist halt auch, dass du musst dich für jedes Medium sozusagen extra bewerben und einen Prozess durchzulaufen. Also du kannst es ein Stück weit sogar mit Hatred vergleichen. Hatred wollte ja nicht in den deutschen Markt kommen, weil sie meinten, das ist uns zu dumm, hier die Prüfung zu machen mit den Behörden. Nee, die Prüfung hat die Firma, hat jetzt, wer ist das, Columbia, hat das schon gemacht. Ah, okay, krass. Also die sind abgelehnt worden. Und das bedeutet halt unmenschlich viel Geld, was sie verlieren. Wenn der Film dann potenziell besser gelaufen wäre, was er wahrscheinlich nicht wäre, wegen der Thematik, weil das, glaube ich, einfach auf viele Chinesen abstößt in der Art, wie es gezeigt wird, gerade da in so einem Film, wo die Geister einfach weggebolzt werden, weil das ist ja auch so ein Ding, das ist ja viele, ich gucke mir den Film nicht an, aber ich habe ein paar Reviews gesehen, sie töten die Geister praktisch mit ihren neuen Waffen. Haben die Ghostbusters einfach nicht gesehen oder sind die doof oder ich verstehe es nicht. Wir reden schon wieder viel zu lange über einen Film, der verschwinden wird wahrscheinlich. So wie Alien 3. Ist mein Geist. Wir sollten ihn töten. Ja, bei Alien 3 spricht ja heute auch keiner mehr drüber. Es gibt so Filme, die verschwinden. Oder Batman hier mit was war es, George Clooney oder Hangover 3. Ich habe da nicht mal den ersten gesehen. Ich kann so Ami-Komödien, das geht mir ganz selten an. Ich gesehen, aber fand ich auch nicht so toll, wie alle meinten. Ja, und Hangover, da kannst du die Kinokarte, das Geld nehmen und dir einfach eine Flasche Wodka kaufen. Da hast du genau so ein. Ja, aber es gibt ja, vor allem gibt es einen viel besseren Film, wo dieses ganze Geschichte schon läuft, das ist Kingpin. Den hat leider kaum jemand gesehen, weil das ist so irgendwie so ein Insider-Hit. Kennt ihr den? Über dieses Bowling, mit dem Bowling, der ist mit. Scheiße. Ja, hier mit Woody Harrelson. Woody Harrelson. Ja, den kenne ich. Ja. So großartiger Film. Und da gibt es ja auch diese Szene, wo sie im Hotel aufwachen, er und sein Amish-Kumpel. Und der Amish sieht, dass er sich besoffen hat, tätowieren lassen. Und guckt auf dieses kleine Tattoo auf seiner Brust und er wacht so auf und sieht halt das riesige Tattoo auf dem Rücken von dem Amish. Und er so, ich habe mich entehrt, meine Familie. Geh mal vor den Spiegel. Ja, aber im richtigen Leben wäre das ja überhaupt nicht mal eben von heute auf morgen zugeheilt und so. Ja, natürlich nicht. Das war wahrscheinlich nur ein Abzieh-Tattoo. Ist klar, glaube ich, nur für den Gag drin. Ja, das hat hier Abel irgendwie gepostet. Das war auch ein interessanter Artikel. Ja, das halt, die Migrationsbewegungen aus Afrika, dass sie halt zum Teil einen kulturellen Backlash sozusagen bekommt, weil nach Europa zu migrieren gesehen wird wie eine Art Abenteuer in den alten Kontinenten, mit aber auch der Idee zurückzukommen, und dass es sozusagen einen kulturellen Backlash gibt, warum er denn überhaupt weg will und das eigene Land nicht aufbauen möchte. Und dass sozusagen auch dieses, wir haben Länder, in denen Korruption herrscht und in denen die Polizei zum Teil willkürlich einfach Leute erschießt, was ja in Afrika regelmäßiger der Fall ist, wie in den USA definitiv, dass immer dieses Europa ist das Problem und das hat alles was mit Europa zu tun, dass das halt auch irgendwo in eine Sackgasse laufen. Also der Artikel ist auf jeden Fall lesenswert. Also. Ja, und die beziehen es ja so ein bisschen auch auf den Kolonialismus, dass der sich sozusagen auswächst. Dass also die alte Generation, die lehnt dieses Kolonialismus-Land praktisch immer noch so ein bisschen ab. Das ist immer noch, auch wenn inzwischen natürlich da überall Unabhängigkeit herrscht. Aber und die junge Generation sieht es halt kosmopolitischer. Die sagt, ich gehe dahin, wo das Geld ist. Ne? Aber das Problem ist halt auch, dass damit halt die junge Generation verschwindet aus dem Land und damit auch halt die Kraft zum Aufbruch und die Kraft zum Verändern. Aber es gibt wohl auch eine Gegenbewegung, die jetzt sagt halt, das Lustige ist, sie sagen hier, glaube ich, der Senegal ist eins der Länder, was absolut auf dem Vormarsch ist, vom Aufbau der eigenen Strukturen, und trotzdem geht die Jugend da weg. Ja, weil es einfach auch, ja, ich glaube, das ist einfach wirklich diese, die wissen auch, das steht auch in dem Artikel, die wissen ganz genau, dass das nicht hier Schlaraffenland ist, sondern dass das erstmal die Flucht bitter ist und dass auch hier die Zustände nicht paradiesisch sind, aber sie gehen trotzdem. Ja, das war ein Ding auch wieder aus der Neuen Züricher Zeitung, von denen hatten wir in den letzten Wochen ja auch schon einige Volltreffer. Mhm. Also, finde ich wer sich für das Afrika-Thema interessiert, auf jeden Fall lesen, finde ich. Gerade mit dem mit der Situation im Südsudan, wo 1,5 Millionen Flüchtlinge innerhalb des Landes verteilt sind und zurzeit heftige Feuergefechte und Hunderte von Toten produziert werden. Und also da könnten wir eventuell eine neue Fluchtbewegung haben, wo wir dann vielleicht wieder neue Mitbürger geschenkt bekommen. Und mit dem Hintergrund ist das ein interessanter Artikel zu lesen. Auch, also. Ja, auch dieser Satz ist auch prima. Die Afrikaner fragen nach einem Visum, die Asiaten nach einem Joint Venture. Ja. Also es ist ein sehr, sehr interessanter Artikel. Ja, dieses hier habe ich nochmal ausgegraben. Das ist hier mal wieder vom Don Alfonso ein sehr guter Artikel. Ja. wo er so darüber schreibt, was er halt schon so Erfahrungen mit psychisch nicht ganz stabilen Leuten hat, vor allen Dingen im Hinblick halt auf diese ganze Sexualstrafrechtsverschärfung und so, wo er meint, er hätte sich mal irgendwie getroffen mit einer, die vorgegeben hat, sie will irgendwie wissenschaftlich sich mit ihm unterhalten wollen, und die hat ihn dann da irgendwie, haben sich in so einem Café getroffen und die hat ihn da irgendwie angemeckert, was er denn für einer wäre und so, Frauenhasser und keine Ahnung wie was, wo er dann meint, so bin ich aber froh, dass ich mich mit der nicht bei mir getroffen habe, weil wer weiß, was die mir hinterher hätte anhängen können, ne? Mit irgendwelchen Nein heißt Nein und was der Teufel nicht, was für ein Kram. Und dann schreibt er noch irgendwie über die Stokowski, dass die da schon wieder so einen Artikel rausgehauen hat, über irgendwelche Leute, die da angeblich angemeckert werden, wie zum Beispiel die Ronja von Rönne, und dass er dann sich hier noch dran erinnert, wo ich mich auch noch dran erinnere, dass die Stokowski damals, als sie diesen Artikel geschrieben hat, also die Ronja von Rönne hat ja mal diesen Artikel geschrieben, warum ich keine Feministin bin oder so ähnlich. Und da hat sie auch von allen möglichen Leuten, da haben sie angemeckert, inklusive halt eben die Taz, wo damals Frau Stokowski noch war, ne? Und die haben sie da irgendwie, da hatte sich ja irgendwie so die Frauenorganisation der NPD gemeldet und gesagt, ja, wir sehen das auch so. Und dann hieß es ja so von wegen so, ja, jetzt siehst du mal hier irgendwie, wen du jetzt hier damit zuredest und so, ne, wer da jetzt auf deiner Seite ist, so nach dem Motto. Und das war ja damals sogar Thema, da als ich im Bundestag war, bei dieser Grünen-Veranstaltung, wo die da irgendwie auch über Ronja von Rönne geredet haben und ihren antifeministischen Aussagen, so nach dem Motto, das sind alles privilegierte Frauen, die so sich gegen den Feminismus äußern, wollten die uns da verklickern. Ja, das Beste war ja eigentlich irgendwie der Abschluss, wo er hier nochmal auf Christina Hoff-Sommers hier eingeht und sagt, bei ähnlich schwammigen sexuellen Misconduct-Regeln amerikanischer Universitäten sprach die Feministin Christina Hoff-Sommers davon, dass Eltern die Spesen ihrer Jungs für Callgirls als eine Art Lebensversicherung betrachten sollten. Das mag zwar etwas zugespitzt sein, aber wenn ich sehe, was sich manche Aktivisten in den letzten Jahren radikalisiert hat, bin ich gar nicht so traurig, wenn meine Feinde im Netz beteuern, ich hätte überhaupt keinen Sex. Ja, also generell, der ganze Artikel ist wieder sehr gut geschrieben und könnte halt eben auch von uns stammen, wenn wir ein bisschen besser schreiben könnten. Auf jeden Fall so von dem Horizont her, also von dem, was er irgendwie schon so mitgekriegt hat, von dieser ganzen Clique und so, sind das auf jeden Fall Informationen, die uns nicht wirklich neu sind, die er hier aber sehr gut und sehr übersichtlich wieder verpackt hat. Es ist echt schade, dass der Mann so ein bisschen versteckt ist, sozusagen. Ja, ich verstehe das auch irgendwie nicht so richtig, weil er hat ja auch gemeint, dass er sich damals, also diese komischen, also hier schreibt er übrigens auch, dass er von irgendwelchen IP-Adressen vom NDR irgendwelche Kommentare kriegt, die ihn irgendwie da verachtlich machen wollen und so. Das finde ich auch ziemlich krass. Ah, das ist bestimmt vom Thomas Fischer, eine Fake-Persona. Damit das sich austoben kann. Ja, der arbeitet ja nicht beim NDR, aber beim NDR arbeiten alle möglichen anderen Leute. Ja. Ja, und weil, also angeblich sind ja diese 10 vor 8 Leute da damals rausgeflogen, die sich ja dann 10 nach 8 genannt haben und bei der Zeit untergekommen sind. Weil er da ja wohl so einen guten Stand hat bei den Leuten von der FAZ, aber warum er hier nur auf diesen Blogs. Vielleicht ist er wirklich halt der, als der er sich darstellt und hat nicht mehr nötig und genießt ansonsten Italien, Bayern und Fahrräder und Bilder offensichtlich. Keine Ahnung. Oder ob das alles nur Fassade ist. Also mir macht es Spaß zu lesen. Auf jeden Fall empfehlenswert. Also ich würde mir eigentlich fast mal wünschen, dass sie den auch mal irgendwelche Talkshows und so einladen mit den ganzen Heinis da. Meinst du, er würde zu uns kommen? Wir können ihn ja mal fragen. Oder? Wir können ja, also eine Frage kostet ja nichts. Ja, im Prinzip nicht. Ne? Und ja, ich weiß ja nicht, ob er ein Mikro hat, aber. Das kann er sich ja da kaufen. Ja. Jetzt aus Gold. Mit Rokoko-Figuren aus. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er irgendwie will, dass seine Stimme nicht publik ist oder so, weil ich glaube, ich habe den noch nie irgendwo reden hören oder irgendwo interviewt von der Kamera oder so gesehen. Ja, das kann er uns ja dann sagen. Wenn das so ist, dann respektiere ich das ja auch vollkommen. Ja, klar. Er kann durch so einen Sprachverzerrer sprechen. Das wäre Kanye-mäßig. Ja, dann gibt es nachher noch Verschwörungstheorien, ob das wirklich der echte Donald Alfonso war. Das muss er dann mit einem Post auf 8chan verifizieren. Belegen, ja. Keine Ahnung. Don, ja, wenn du das hörst, du bist herzlich willkommen. Dieses fand ich hier noch sehr interessant. Ja, bitte, Artikel. Da gab es an der TU Berlin eine Veranstaltung zum Thema Islam und Feminismus. Und da soll es wohl ziemlich drunter und drüber gegangen sein. Also die waren sich da alle nicht grün. Weil natürlich der Feminismus auch so aufgesplittet ist und lauter Leute, die alle unterschiedliche Sachen denken. Hier haben wir halt eben schon mal so die Femen-Fraktion, die dann da ausnahmsweise so ein bisschen wissen, dass das mit dem Islam und den Frauenrechten nicht so gut ist. Aber diese Dame, die da irgendwie diesen Vortrag gehalten hat, die war da halt anderer Meinung und hat das auch ziemlich stark da irgendwie kundgetan. Also die hat hier unser Gegner ist der Universalismus des eurozentrischen weißen paternalistischen Feminismus, meint die hier irgendwie. Ja, das sehe ich auch so. Und das wiederholt sie dann irgendwie und dann erklärt sie hier, dass ähnlich wie der Black Feminism angefangen habe, die Kategorie Race in der feministischen Debatte einzuführen, führe der islamische Feminismus eben die Kategorie Religion ein. Und ja, das Gefühl, also das erschließt sich auch aus den Sachen, die wir so in den letzten Monaten bemerken konnten, was Feminismus anging und deren Ansicht mit Köln und diesem ganzen Zeug. Und Dann gab es hier auch noch so ein Ding, also das hier war noch ganz lustig, woher sie dann da irgendwann irgendwas die Schuld irgendwie den männliche Interpretation am Islam irgendwie für frauenverachtende Deutungen schuldig gemacht hat. Und dann schreibt hier die Autorin, endlich ist er da, der Mann. Es ist, als wäre ein allgemeines Aufatmen im Saal zu hören, als könnte man die schwer gewordenen Lasten endlich wieder für ein paar Minuten auf die starken männlichen Schultern verteilen. Das kann ich mir wirklich bildlich vorstellen, wie diese ganzen verschiedenen Fraktionen da alle sitzen und dann endlich wieder denken so, ja, eigentlich haben wir den gleichen Feind. So, die bösen Männer, die uns alle nur was Böses wollen. Und das Zitat darunter ist der Gipfel der Beklopptheit, sorry. Ja. Also, ich habe das Gefühl, es ist wie ein Coming-out-Muslim zu sein, in Queer Spaces oder in White Leftist Spaces. Sagt eine unbekannte Es Feministin. ist Ja, und Sprachmatsch, leerer Sprachmatsch, geschmacklos, ungewürzt. Das ist wie, als würde ich jeden Tag nur kalten Reis zu fressen kriegen. dann gab es nur noch mal Warte einen kurz. Einwurf eigentlich. Dann meldet sich ein schwarzer Zuschauer und fragt betroffen, wie die Aktivistin denn den islamischen Feminismus mit dem Black Feminism gleichsetzen könnte. Wo doch Religion eine Wahl sei, Hautfarbe aber nicht. Darum wird irgendwas über Vielfalt, Diskriminierung und Dogmatismus gesagt, was noch mehr verwirrt. Ja, das kann ich mir auch bildlich vorstellen, wie das gewesen ist. Also dieses, ich habe das Gefühl, es ist wie ein Coming Out in Queer Spaces, also oder in White Leftist Spaces, Muslim zu sein. Mir kommt da immer dieses Zitat hoch von Adolf Hitler, dass ihm Kommunisten lieber sind, weil er die auch zu Faschisten machen kann. Wenn du Feminismus anhängst, hängst du einer Massenideologie an. Wenn du einer Religion anhängst, hängst du einer Massenideologie an. Deswegen gibt es da so viele Schnittmengen. Und mir kommt da jedes Mal dieses Zitat von Hitler hoch, dass ihm Kommunisten lieber sind, weil die kann man halt umfunktionieren, die kann man reindoktrinieren. Das kommt mir da jedes Mal hoch, wenn ich so ein Crap lese. Also. Und dann auch unten noch dieser Ausruf: Identity is not a fixed thing. It can be used in different dimensions. Identität ist kein festes Ding. Es kann in verschiedenen Dimensionen benutzt werden. Das ist alles leer. Das sind Marketingsprüche. Da ist nichts dahinter. Die glauben echt, Philosophie ist irgendwie ein paar Worte aneinander zu hängen, die gut klingen. It can be used in different dimensions. Der lautes, dankbares Gröhlen. So etwas gefällt in Berlin. Da nimmt Ja. man die vorigen Aussagen zu Religion und Koran gar nicht mehr so wichtig. Gott hat viele Wege, sich zu äußern. Das ist dasselbe. Ja. Aber ja. Gott ist so ein Kreis und dann unten ist ein Kreuz dran und oben eine Faust. Die Wege des Proletariats sind unergründlich. Ja. Fliehet hin und mehret euch und bringt euch in den Besitz der Produktionsmittel. Apropos queere Spaces und so weiter und so fort. Ich habe heute was gemerkt, was mir einiges erklärt in diesem Land. Diese Dame hier, das ist die eine Verfassungsrichterin in Deutschland. Und ich hatte zwar den Namen schon ein paar Mal im Dänisch gelesen und auch, dass wohl die Ernennung von der Dame so ein bisschen komisch gewesen sein soll. Und diese Frau ist auf jeden Fall eine lesbische, ja, Gender-Aktivistin, muss man wirklich fast so sagen. Also in diesem Vortrag, den sie hier an der Yale Law School in Amerika hält, redet sie halt davon, wie sie das, also wie, dass alle Leute irgendwie Karlsruhe hassen, weil die da immer so progressiven Kram irgendwie entscheiden. So Sachen wie, dass Flüchtlinge auch ein Anrecht auf Sozialhilfe in Deutschland haben und so, quasi genauso wie die Leute, die ihr Leben lang einbezahlt haben und lauter solche Dinge. Und die wird auch schon angekündigt mit, dass sie da irgendwie Professorin oder Beauftragte für Gender, dies und jenes irgendwie wäre, wo der Danisch irgendwie zu meinte, dass es das gar nicht gegeben hätte, irgendwie diese Arbeitsgruppe, wo sie da angeblich die Chefin von gewesen wäre und so ein Zeug. Und ja, das erklärt also eigentlich so einiges, was hier im Moment verfassungsrechtlich abgeht, auch immer mit diesem, dass der Würdebegriff immer so gedeutet wird. Hat sich ja hier Crowd auch mit beschäftigt, dass das ja eigentlich so das gesammelte Menschenrechte irgendwie sein sollen. Und in Deutschland wird das ja dann immer so nach Belieben irgendwie genommen, um dann irgendwie zu sagen, so jetzt hast du hier irgendwie was gesagt, was uns nicht beschmeckt und das ist jetzt hier irgendwie gegen die Menschenwürde oder so ein Zeug. Also so ein Gummibegriff, mit dem man dann irgendwie die Leute prügeln kann, wenn einem nichts anderes mehr einfällt, um das irgendwie ranzuziehen. Ja, und diesen Vortrag, also muss man sich echt mal anhören, um so ein bisschen zu wissen, wie da so die Denke ist. Und also ich habe unser Verfassungsgericht schon lange so ein bisschen drauf, auch schon früher, so als ich noch gar nicht so richtig wusste, was mit dem ganzen Feminismus-Kram los, alleine schon wegen deren schwachsinnigen Entscheidungen zu Wehrpflicht oder zu diesen ganzen Religionsthemen, wo dann da immer wieder gesagt wird, dass das alles vollkommen in Ordnung ist und sich da nichts dran ändern muss an dem deutschen Verhältnis von Kirche und Staat und so. Und diese ganzen Auslegungen, dass sie da immer mit der Kirche entscheiden. Und ja, also, das sind auf jeden Fall keine Thomas Fischers, die da in Karlsruhe sitzen. So viel ist mal klar. Ja. Ja. Wir brauchen auch unbedingt einen schwarzen Verfassungsrichter und einen islamischen Verfassungsrichter und einen behinderten Verfassungsrichter, damit es langsam auch gerecht wird. Wir brauchen auch nicht Chinesen. Dann kann ich meine Frau dorthin schicken. Ja, naja, aber wahrscheinlich besteht die den ideologischen Test dann nicht oder so. Ja. Das ist nachher, wir haben eine. Obwohl, wenn sie dann sagt, dass sie mal in der KP gewesen ist, vielleicht klappt es ja dann. Den soll ja eine Kommunistin lieber sein. Als. Müsste man nur noch vorher im Vertrauen den ganzen CDU-Leuten sagen, dass das ein Maulwurf ist. Nicht dagegen stimmen. Das ist halt echt lustig. Meine Frau kann halt auch gar nichts mit Feminismus anfangen. Also mit Frauenrechten ja, aber mit Feminismus nicht. Weißt das sind ja auch zwei getrennte Dinge. Ja. Verstehe gar nicht, wo du da eine Verbindung ziehst. Das ist, weißt du, das ist eigentlich das ist wie mit dem Islam. Das heißt immer nicht, der Islam ist das Problem, sondern der politische Islam. Und genau so ist es mit dem Feminismus. Das Problem ist nicht der Gedanke Feminismus, nämlich dass die Geschlechter gleiche Chancen haben sollten und gleiche Rechte und alle, ja, Gleichberechtigung halt, sondern der politische Feminismus ist das Problem. Ja, der dieser ganze Hass, der darüber kommt und dieses von diesen Ben & Jerry's fressenden, Apple MacBook benutzenden, sich nur über Snapchat unterhaltenden Kindern. Ja. Ich meine, bei der Republika war es auch geil, jeder redet dort auch davon, ha, wir beuten alle Menschen aus und der Westen ist so furchtbar und ich habe noch nie in einer Crowd so viele Apple-Produkte gesehen. Jeder rennt da mit einem Apple-Produkt rum. Und ich meine, nichts gegen Apple-Produkt nutzt, aber die sind halt, es gibt ein paar Stereotype und wenn du dich über Kapitalismus beschwerst und mit einem iPhone rumgammelst und mit einem Tablet, dann, keine Ahnung, das ich weiß nicht. Ja, auch schon alleine, also die Republika bietet Business-Tickets an, die übertragbar sind, damit man auch die ganze Firma irgendwie dahin schleppen kann, jeden Tag geht wer anders oder so. Mit Zugang zu Business-Lounge, wo es Catering gibt und so ein Zeug, zum Netzwerken. Also. Ja, das wäre ja schon drüber aufgeklärt worden, dass die Republika nicht zum Arbeiten, sondern zum Netzwerken da ist. Ja. Wir sollten Bildung auch irgendwie eine Party veranstalten und die nennen wir dann irgendwie Diskurs für ein demokratisches Deutsch. Nee, Deutschland sollte nicht drin vorkommen, sonst kriegen wir kein Geld. Founding Party for the Rationalist Reich. Genau. Und dann sagen wir halt, das machen wir jetzt einmal im Jahr und das ist für einen guten Zweck. Und es kommen voll die schlauen Leute und so. Also das wäre schön, wenn die kommen. Nein, wir wollen nur das Geld. Wenn da jemand kommt, das nervt. Ich dachte, wir hören dann so interessante Vorträge so von Sam Harris und solchen Leuten, die sonst nie nach Deutschland eingeladen werden. Sam Hyde. Oh mein Gott, die können wir nicht bezahlen. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass Verender Jubal den Gamergate-Freunden wird er bekannt sein als der Mann, der auf dessen iPad einen Koran geshoppt wurde, dass der wieder einen Auftritt hatte zu Nizza? Nee, wusste ich nicht. Ja. und wieder die bösen Gamergater in X-Artikeln, die das damals gemacht haben, das Foto und so. Und wahrscheinlich war das wieder. Und ach, Idioten halt. Also damals, für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, dass damals wurde ein Foto von einem ziemlich bekannten Gamergate-Gegner genommen, der sich da mit seinem iPad geselfied hatte vor dem Spiegel. Und da wurde dann halt auf das iPad ein Koran geshoppt und noch ein Bombengürtel, glaube ich, um ihn rum und irgendwie ein Dildo auf die Badewannenkante. Und das ist dann viral gegangen und irgendeine spanische Zeitung hat ihn als den Attentäter von wo war das damals? Siehst du, es passieren so viele Attentate, ich weiß nicht mal mehr. War das der Boss? Paris war das, glaube ich, Bataclan. Ne? Das ist echt, kriegt die schon nicht mehr. Ich weiß schon nicht mehr, was wo passiert. Das ist voll lauter. Ich soll es ignorieren. Tut mir leid. Ich habe es vergessen. Ich soll ja nicht mehr drüber reden, damit es wieder gut wird. Was machst du denn hier? Ich mache einfach die Augen zu und dann kann mir nichts passieren. In der Kaschmir-Region werden wir auch in der Zukunft mehr News lesen. Ja, da gibt es jetzt auch ISIS-Ableger und es wurden schon Zeitungen dort geschlossen. Und die Woche sind dort auch über 100 Menschen umgekommen. Bei Unruhen und halt auch mit muslimischem Hintergrund und allem. Und aber bei der Woche, was alles passiert, das liest man halt auch nichts über Kaschmir. Aber wundert euch nicht, wenn in der Zukunft Kaschmir öfters genannt wird wieder. Und das ist ja auch gar nicht möglich, dass es da einen Flächenbrand gibt. Nein, gar nicht. Also weißt du, Indien, China, Pakistan, Afghanistan. Bangladesch, alles, ne? So muss das sein. Anders wäre das ja auch kein Spaß. Da kommen dann endlich mal wieder Nachrichten, wo dann auch Action ist und nicht nur so Verhandlungsrunde Nummer XY von irgendwelchen Gewerkschaften, sondern es ist endlich mal wieder Action. So wie in der Türkei. Ja. Komm, lass uns nochmal was Lustiges machen. Wir hatten doch noch Josh's Patreon. Hast du das auch da? Nee, das habe ich jetzt erstmal nicht offen, aber kannst du ja aufmachen. Muss ich es mir gerade mal suchen. Ja, ich brauche mal was Humoriges, wird mir ja wahnsinnig bei. Ach, dieses Forum, ich klicke immer auf den Benutzer statt auf den. Ich bin ein alter Mann. Ja, dann tun wir noch über den Macintosh lachen mit seinem Pop Culture Detective. Ah, der hat mittlerweile $198. Oh, du hast es schon offen, oder was? Verdammt. Ja, ich habe die Google-Maschine benutzt. Also das sind ja auch beides Videos, eigentlich, die ich hier verlinkt habe. Ach nee, das ist der Patreon. Ah, gut, okay. Thunderfurt hat ja auch schon drüber. Naja, wenn du es hast, dann lass mal einfach deins eingeblendet. Was ich sehr lustig finde, ist einfach, sich die Titel durchzulesen der Filme, die er jetzt machen wird, unten drunter. Also, er macht im Endeffekt das, was Anita Sarkeesian bisher gemacht hat, für die Leute, die ihn nicht kennen. Das ist eine Hälfte des Traumduos Feminist Frequency gewesen, Jonathan McIntosh, der jetzt eine eigene Serie machen will. Ja? Und die dreht sich nicht um Frauen, oh Wunder, nicht um Frauen, aber um Gender. Nämlich Masculinity in the Media, Longform Essays of 10 or 20 Minutes. Das Lustige ist, in dem Thunderfoot-Video stellt er dieses Patreon-Video, was hier oben ist, dem von Anita Sarkeesians Feminist Frequency gegenüber. Und es ist im Endeffekt dasselbe Video mit ausgewechselten Titeln. Also, er macht ganz viel über Steven Universe, Emotional Expression, Power and Empathy, Fatherhood. Und Star Wars, Manhood in the Jedi Order, da hat er ja auch schon im Trailer zu seinem Ding, zeigt da auch schon, wie schrecklich die Ratschläge sind, die Yoda Luke gibt, glaube ich, oder irgend sowas, oder Obi-Wan Luke gibt. Und natürlich Big Bang Theory, Geek Masculinity, also wie man überhaupt, das ist ja sowieso, da könnte ich auch einen ganzen Stream lang drüber reden, wie sehr ich diese Serie hasse, wie man überhaupt Big Bang Theory ernst nehmen kann und daran dann was über Geek Masculinity aufhängen will, das ist so lächerlich, dass es schon fast wehtut. Das ist wie, wenn jemand sagt, er ist Geheimdienstexperte und als Recherche für die CIA schaut American Dad. Also. Genau, so ungefähr. Ja. Also, wir kriegen im Endeffekt dasselbe, was Anita schon mal gemacht hat, nochmal. Dazu die soziopolitischen Video-Essays. Army Recruitment and Science Fiction. Bin ich auch gespannt, ob er da wieder auf Starship Troopers losgeht. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Board Games and Imperialism Mechanics. Und darunter verstehen diese Leute wirklich sowas wie Siedler. Hm? Also bitte durch den Kopf gehen lassen. Allein das Kolonialisieren fremder Länder in Brettspielen ist problematisch. Hm? A Taxonomy of Gendered Insults. Ja, sehr originell. Er will also... Ja, geschlechtsspezifische Beleidigungen auseinandernehmen. Und dann die Kurzform-Videos. Was ist Mansplaining? Was ist Misogyny? Was ist Toxic Masculinity? Und die Supercuts. Jeder Hack, also jede Umarmung auf Steven Universe und jede Träne auf Steven Universe. Oh, da schneidet er also einfach die Sachen von jemand anderem zusammen und muss gar nicht viel, ja gut, er muss halt die ganzen Schnipsel suchen und so auf seiner DVD oder was er da hat. Ja. Und dann schneidet er das zusammen und das veröffentlicht er und dafür nimmt er Geld. Das finde ich schon ziemlich bitter. Ich meine, es ist wahrscheinlich Fair Use, aber halt nicht das, wofür Fair Use eigentlich da ist. Und wer sich die erste Folge Emotional Expressions on Steven Universe angucken möchte, kann das gern versuchen. Ich habe es nicht ausgehalten. Wie kann man sich so einen Scheiß angucken? Entschuldigung. Jetzt habe ich wieder irgendein Fandom verschreckt oder so, aber das tut mir auch leid. Ist mir egal, das ist wirklich unterirdisch. Und im Endeffekt geht es halt ständig nur drum, diese Charaktere weinen, diese Charaktere sind halb schwarz, halb weiß oder ganz schwarz und diese Charaktere haben Frauenpower und alle umarmen sich halt ständig und sagen sich, wie geil sie sind. Also genau das, so wie ich mir, diese Serie ist eigentlich so, vielleicht liegt das an der Serie, dass diese... Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe da auch irgendwann mal eine Folge von gesehen und habe mir nur gedacht, was zum Teufel. Ja, aber so, also das ist das Exciting New Project von Jonathan McIntosh. Also er macht die gleiche Scheiße in grün, nur, und da hat ja Thunderford auch schon darauf hingewiesen, der Gender Pay Gap schlägt halt zu. Während er mit Puppe kriegt er $160,000. Und ohne Handpuppe kriegt er nur 198. Vielleicht soll er die Handpuppe wieder irgendwie... Vielleicht wenigstens einen Gastauftritt haben? Bitte, Anita. Schill doch mal. Hat sie ihn geschillt? Habe ich gar nicht geguckt. McIntosh, wie viel? Ich folge dir. Ah, ein Livestreaming-Hangout to ask questions about the progress of the series. Also man darf mit ihm sprechen, aber nur... über das, was in welche der Fortschritte macht es. Ja. Hast du schon die besten Heulkrämpfe gefunden in Steven Universe? Und unter $50 macht das auch nicht. Ja. Ja, ja, soll Thunderford mal ein bisschen was spenden. Ja, genau. Und den fragen kann. Na, welche Fortschritte machst du, du Progressiver? Ja, das ist, wie gesagt, das war einfach nur mal zur humorigen Auflockerung nach den ganzen ätzenden Weltuntergangsthemen, die wir schon wieder hatten. Ja, da können wir noch gepflegt über Jonathan lachen. War er nicht früher mal irgendwie in der Pickup-Community für eine kurze Zeit unterwegs, dachte ich? Das war nur Recherche, glaube ich. Da hat er ja noch Anita kennengelernt. Ja, Gisian hat nochmal für diesen einen Typen gearbeitet, der in der Pickup... Szene irgendwie war. Ich weiß auch nicht, ob das, keine Ahnung, ich hab's nur mal irgendwo gehört. Also, das jetzt ein Gerücht war oder nicht, aber ich dachte... Before I started my own business, I never even knew about teleseminars. But now teleseminars have showed me how you can improve your enterprise. Fuck you. Ja, Kinos, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Dann mit mehr Details zu dem ganz normalen Wahnsinn. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.